Jubiläum. Jubiläum. Herzlich willkommen zu 10 Jahre Das Schaumbad, der Podcast. Ich bin sehr aufgeregt. 10 Folgen, Peter. Ein Jahr. Ja, fühlt sich an wie 10 Jahre. Fühlt sich an wie 10 Jahre, ja. Ja, schön. Jubiläumsfolge. Wir haben sogar nachher noch eine Überraschung. Das auch noch. Oh, wird das aufregend. Zum ersten Mal ein Gast. Den gönnen wir uns heute einfach. Ich hab richtig hart Bock. Hart gönnen. Jo. War schwer, den zu kriegen, aber ihr könnt gespannt sein. Genau. Und wir lassen aber nichts Revue passieren, oder? Nee. Zumal wir unsere eigenen Folgen ja auch selten hören eigentlich. Du hast noch einen Stimmbandschlaf gemacht? Ja, ich habe noch bin vor einer halben Stunde aus meinem Mittagsschlaf erwacht, um meine Stimme zu schlafmäßig klingen zu lassen. Ja, die klingt gut. Danke. Weil du siehst auch so ein bisschen, hast ganz so rote Wangen. Ja, weil ich, ja wegen Schlaf. Ja, wahrscheinlich hast du auch rote Bäckchen, aber da kann ich ja gerade nicht sehen. Arschbacken. Ja. Ja. Obwohl, so heißt der Saft, gell? Rotbäckchen, weißt du, dieser, wo man Kinder... Ja, so Konzentrat. Ja, so. Nee, das ist einfach Traubensaft, glaube ich. Keine Ahnung. Naja. Ist auch mit viel Eisen. Genau. So wie Omas immer gerne Doppelherz trinken oder Klosterfrau Melissengeist, weil der eigentlich nur Schnaps ist. Weil das Rotbäckchen ist auch nur Schnaps. Rotbäckchen ist Schnaps für Kinder und das ist cool, weil da kann man Alkoholismus hinter Medikamenten verstecken. Ja, super. Ja, ist gut für das Herz. Alkohol ist gut für das Herz. Das weiß jeder. Zum Wohl. Prost. Wir trinken heute Champagner auf unser 10. Folge. Ein Jahr. Wahnsinn. Ein Jahr, 10 Folgen. Ja, ungefähr ein Jahr. Wir sind so ein bisschen drüber. Ein bisschen. Ich glaube, Jubiläum wäre am 11.11. gewesen. Ja, aber da war Karneval. Aber heute ist ja auch der 11.11. Wir veröffentlichten das halt erst später. Genau. Mhm. Ich glaube, das sind alles unangenehme Geräusche, währenddem du hier noch putzt. Du musst den Dreck einfach währenddem... Lass die Finger vom Tisch. Ja, in der Wanne muss es sauber sein. Warum haben wir eigentlich einen Tisch in der Wanne? Gute Frage, frag meine Mama. Ja. Sie hat ihn da reingestellt. Ich dachte, wenn heute noch ein anderes Kind zum Spielen kommt, braucht man mehr Platz. Das stimmt. Ja. Das Kind muss sich wahrscheinlich auf die Casting-Couch dann setzen. Ja, oder es kriegt einen Stuhl. Mal gucken. Yo! Ich habe ganz viel vorbereitet und alles vergessen. Oh, super. Und du? Gut. Ich hatte eine Idee für eine Liste, die können wir heute auf jeden Fall noch machen. Ah ja, ja. Dann war ich mal wieder unterwegs. Ah, warst du wieder im Urlaub? Nee, nicht immer Urlaub, aber ich war in Bamberg Bier trinken, ja, in Nürnberg Nazi-Architektur gucken. Geil. Und in Hintertux Schnee fühlen. Hintertux ist das auch? Das ist ein Gletscher. Auch in Franken? Nee, das ist ein Zillertal. Das ist Österreich. Österreich. Ja. Ich habe gehört, Österreich ist das Kanada Deutschlands. Mhm. Weil die alle so nett und freundlich sind, so wie die Amis immer Kanadier sehen, als freundliche, nette, tolerante Menschen. Weil dann würde ich sagen, nein. Der Österreicher an sich verbringt ja viel Zeit in seinem Tal. Und wenn du in dessen Tal kommst, dann mag er dich entweder oder er verjagt dich sofort. Also das ist sehr protektionistisch. Okay. Ja. Ich bin selten in Österreich. Vielleicht, nee, will ich eigentlich auch nicht hin. Ja, zum Snowboarden ist halt ganz nett, gell? Ja, Wintersport bin ich ja großer Gegner. Wegen der Umwelt. Ja, genau. Wegen den Skipisten. Und wegen Schnee. Ja. Ja, ein Tag war auch im Gletscher minus 15 Grad, dann spürt man zum ersten Mal, wenn man lebt. Ja. Ich habe mich das ganze Jahr über tot gefühlt und jetzt fühle ich mich einfach wie ein lebender Mensch. Kommst du dir jetzt richtig warm vor? Ja. Bei plus 2 Grad. Das ist so dieser Sauna-Effekt, wenn du dann wieder im normalen Gefilden bist. Dann gar nicht schlecht. Deswegen ist der Lanz, glaube ich, mal zum Südpol gelatscht. Der hat doch mal. Ah, okay. Ja, das habe ich auch. Seitdem talkt er ja viel lockerer. Also Lanz ist mein Lieblingsmoderator von allen Moderatoren. Ja, der Bestaußensehendste auf jeden Fall. Ja. Und er hat am meisten... Lanz könnte halt keinen Podcast machen, weil bei ihm sind die Hände wichtig. Er muss immer zeigen. Ja. So wie du jetzt gerade. Aber siehst du, deswegen funktioniert ein Podcast. Das Wahnsinn. Du hast einen Scientologen getroffen. Ja, stimmt, ja. Hat er aber gar nicht verraten, dass er Scientologe ist, sondern nur, dass er mir helfen will und mein Leben auf die Reihe zu kriegen und so. Und du hast dich drauf eingelassen? Ich habe gesagt, ja klar, bin dabei. Ich komme gleich mit. Und dann hat er gesagt, ja, nee, jetzt geht's nicht. Also ich habe ihn dann das Blatt hast gewendet. Du überrumpelt, ihn genervt dann. Sehr gut, ja. Und vielleicht überdenkt er jetzt auch sein Leben. Das ist doch viel erreicht. Ja, aber der hat dich einfach angequatscht und hat dir gar keinen Stresstest angeboten. Ja doch, der hat mir das wollte ich mir eigentlich noch aufheben für unseren Gast nachher. Ah, die Scientologen-Nummer. Ja. Die ganze. Nee, er hat mir so einen Fragekatalog. Ah, den Fragekatalog können wir doch mit unserem Gast machen, das ist doch super. Ja, genau. Aber keinen Stresstest, weil die haben früher, als ich noch meine alte Wohnung hatte, hatten die auch noch ihre alte Zentrale, da wurden sie aber immer dann angefeindet. Da stand dann immer scheiß Sägte drauf, das war irgendwie mit Ä geschrieben, Sägte. Geil. Da waren Bildungsferner, trotzdem hing Scientology. Und da musste ich sehr oft, wenn ich zum Supermarkt gegangen bin, musste ich immer an den Scientologen vorbei. Und die standen halt bei gutem Wetter immer draußen mit ihrem Stresstest. Ja, mit diesen Ständen. Genau. Gibt's ja auch an der Königstraße und so. Das Schöne ist, die haben keinerlei Lerneffekte. Ich glaube, da kriegen die sofort abtrainiert. Weil ich wurde halt einfach jedes Mal angequatscht und habe immer gesagt, nein, danke. Hab dann irgendwann sie komplett ignoriert, wurde aber trotzdem immer angequatscht. Und mein alter Mitbewohner hat sie einmal richtig angeschrien, sie sollen ihn bitte nie mehr anquatschen. Und beim nächsten Mal gehen wir wieder zusammen runter. Und bald bekommen wir natürlich angeboten einen kostenlosen Stresstest. Das hat bei ihm das Stresslevel auf jeden Fall erhöht. Wir haben die Angst gemacht. Vielleicht hätte er mal einen Stresstest machen müssen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob Scientology vielleicht sogar Roboter einsetzt. Die sahen alle so tot aus. Ja, wahrscheinlich. Aber Sekten sind ja auch ein lustiges... Eine lustige Subkultur. Im Sekten Endeffekt. Sind super. Meine Lieblingssekte war immer Fiat Lux. Fiat Lux. Da hat irgendwie der Guru und seine Frau irgendwie, oder die Frau war der Guru und er war der Medizinmann, die haben immer in ihrer Badewanne Heilwasser angerührt. Ah, Badewanne. In der Badewanne, ja. Passt okay. Zum Schaumbad. Ja. Und haben das aber dann in Fläschchen verkauft. Für ein teures Geld. Nochmal was? Fläschchen. Flächle. Flächchen. Flächchen. Jedenfalls haben sie da drin dieses Heilwasser verkauft. Und dann hat mal irgendjemand getestet und da waren halt tausende von Bakterien drin. Halt, weil sie das ja immer nur in ihrer Wanne. Also wäre vielleicht auch ein Geschäftsmodell, wenn wir mal mehr als einen Hörer haben, ja, das können wir das Badewasser nach der Folge verkaufen. Das machen doch, hat das Christina Aguilera nicht mal gemacht für 10 Millionen Dollar so ein Liter Badewasser. Echt? Also für einen guten Zweck dann. Aber wer will denn Christina Aguileras als die Badewasser? Noch geil war und beliebt. Ja, aber cool. Die sieht trotzdem, das gibt ja auch bei Family Guy so eine Folge, ich kann dich nicht nur riechen, ich kann dich sogar schmecken. Ich habe deinen Gestank auf der Zunge, sagt Peter dazu. Ja. Ich finde, die sieht aus, als würde sie so ein bisschen stinken. Ja, für manche finden das vielleicht geil. Ah ja, ich war auch in Christina Aguilera verliebt als 13-Jähriger. Ich habe das auch gekauft. Ich für ein bisschen weniger. Ich teile die Einschätzung der Family Guy-Macher. Ich finde, sie sieht aus, als würde sie unangenehm riechen. Ja, vielleicht finde ich das ja anziehend. Ah ja, kann natürlich sein. Weiß man nicht. Weiß man nicht, werden wir auch nie rausfinden. Ja. Aber dann hättest du eine gute Frage. Hättest du dir ein Fläschchen von Christinas? Auf jeden Fall. Hätte ich 10 Millionen Dollar gehabt. Ich hatte nur 10 Millionen Mark zu der Zeit. Ja. Badeschaum Aguilera. Ja, das könnten wir jetzt schön in unsere Wanne immer so ein Fläschchen dazu kippen. Ja, Badeschaum Aguilera. Ja, geil. Nee, früher war ja doch das Ding, ich weiß nicht, ich bin ja ein bisschen jünger als du. Wer ist geiler, Christina oder Britney? Ja. Ich war immer für Christina. Boah, schwer zu sagen. Du warst da schon 16 und fandst wahrscheinlich Courtney Love geil. Nee, die ist, ja, keine Ahnung. Ist ja die Yoko Ono des Crunch. Ja, oder Yoko Ono fandst du geil. Oder ja, stimmt, Yoko Ono fand ich. Wen fand mir denn geil mit 16, 2000 rum? Boah, schwer zu sagen. Wahrscheinlich irgendeine Schauspielerin. Hm. Die mit den Nippeln von Friends. Die mit den Nippeln von Friends. Die fand ich auch immer ziemlich geil. Welche? Also gut. Rachel. Wie heißt sie denn? Jennifer Aniston. Ja, okay. Ja. Die war ich auch sehr verliebt. Ja, gut. Hatte ich früher viel mehr, dass ich in prominente Frauen verliebt war. Ja, ich glaube, das geht mit dem Alter weg, dass man prominente Frauen irgendwie attraktiv findet. Ja, also ich finde, es gibt immer, natürlich gibt es attraktive Frauen in Hollywood. Ja. Aber es ist jetzt nicht mehr so, dass ich denke, das ist die hotteste, das ist die, was weiß ich, früher hat man da so Top-Listen gemacht, ja. So ein Scheiß. Ja, ja, me too, me too. Ja, ja, genau. Also damit meine ich einfach nur, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Habe ich verstanden, habe ich verstanden. Taggt kein Mensch mehr in ein paar Jahren. Nee, der Podcast ist auch sehr, sehr schnell wieder out. Ja, ja. Wir sind zu aktuell. Wir sind zu die Aktuelle. Wir sollten weniger aktuell sein, dann sind wir zeitloser. Genau. Ich war ja Nazi-Architektur. Oh ja, das ist zeitlos. Das ist zeitlos, ja. Obwohl, das ist eigentlich eine Zeitlosrolle, so? Zerfällt alles eigentlich so. Ja, aber es ist schon... Ja, Nürnberg hat ja eigentlich... Konnten ja gut bauen, die Nazis. Nee, konnten sie nicht. Also die haben gutes Zeug gemacht. Nee, also, es war ja nicht alles schlecht. Nee, haben sie... War ja nicht alles schlecht. Haben sie wirklich nicht. Diese Tribüne auf diesem Zeppelinfeld zerfällt förmlich, weil die ja ganz schnell hochgezogen werden musste, damit ja. Hitler da sofort losbrabbeln kann irgendwie. Und da zerfällt tatsächlich alles. Ja, gut. Und dann haben die ja noch so eine große Kongresshalle geplant. Mhm. Die ist da in der Nähe. Und die ist einfach unendlich groß. Also die haben dieses Dach nie da drauf bekommen. Ach so, okay. Aber dieses Teil ist einfach wahnsinnig groß und du fragst dich halt die ganze Zeit, warum? Aber das ist, glaube ich, so, Diktaturen bringen halt auch einfach Gebäude mal ja, hervor, wo man sich einfach fragt, warum? Und dann würde der Diktator sagen, geht halt. Weil. Ich würde ja niemals sagen, dass der türkische Staatspräsident ein Diktator ist. Hat ja auch solche Gebäude schon gebaut. Der hat sich doch in so einem Naturschutzgebiet so einen riesen Palast hinsetzen lassen, wo er auch lebt. Ja. Genau. Das ist immer ein ganz guter Indikator, sobald die Leute anfangen, bescheuertes Zeug zu bauen. Dann haben sie... Ist so die Demokratie vorbei. Guck, genauso wie hier halt dieser Bahnhof. Wenn du plötzlich unendlich viel Macht hast, oder mehr als normalerweise, was ist dann das Erste? Oder sagen wir, du kriegst eine Milliarden geschenkt. Das Erste, was man macht, ist sich irgendeine fette Immobilie bauen oder kaufen. Nee, ich glaube, ich würde pflichtmäßig in jedem kleinen Dorf mindestens einen Minigolfplatz anlegen lassen. Gibt schon. Und in jedem Stadtbezirk einen Minigolfplatz. Mit der Verpflichtung, dass sonntags jeder eine Runde Minigolf spielen muss. Weil das ist ganz gut für die Konzentration. Ja. Die Leute kommen an die frische Luft. Ja. Nicht so komische Verbände und Jugendverbände. Nee, jeder muss einmal die Woche muss Minigolf gezockt werden. Und dann, das wäre meine erste. Zwang, ja. Ja, okay. Man muss dann immer die Spielkarten, die muss man dann meiner Verwaltung zuschicken. Ganz gut, da die hast du immer die Statistiken. Ja, so werden auch die Löhne ausgegeben. Ach, das also, ist gar nicht so dumm. Wer Paar spielt, lebt ganz gut. Wer so Birdies und so macht, lebt noch besser. Also eins unter Paar. Und wer aber schlecht spielt, der muss die Woche über auch leiden. Der darf dann zum Beispiel den Minigolfplatz fegen oder so. Das okay. Muss das jeder, auch Kinder dann? Also ja, aber die haben eine Kinderliga. Also okay. Die Paar ein bisschen höher gesetzt. Und wirklich jeder Mensch? Ja. Das ist ein Haufen Aufwand, das alles. Jede Woche ja, 80 Millionen Geld. Du Tickets. Hast mir ja eben viel Geld gegeben. Kann man ja auch online irgendwie mit einer App machen, die Minigolf. Ja, stimmt. Heutzutage. Jean-Pauls Republik Minigolf-App. Da gibt es Widerstandsgruppen, die richtig Golf spielen. Es fällt mir nichts Witziges ein, sorry. Billard spielen. Ja, Mann. Billard wird nämlich verboten. Billard ist Golf für drin. Ja. Das ist ja nicht gesund. Ja, drinnen bleiben ist Quatsch. Obwohl, gibt ja auch Indoor-Minigolf, habe ich gesehen. Gibt alles. Habe ich sogar schon mal gespielt in Zürich. Und wie war's? Fällt mir gerade ein. Ja, die haben nichts anderes gemacht als einen Minigolfplatz. Also es war einfach nur eine Halle, da ja, haben sie Kunstrasen reingelegt. So und dann waren halt, ganz normale Minigolfbahnen. Also du warst einfach nur in der Halle Minigolf spielen. Also wie im Sommer, nur halt in der Halle. Ja, gut. Ja. War aber, ja, Minigolf halt. Minigolf halt unspektakulär. Warum, woher kommt deine Leidenschaft für Minigolf so plötzlich? Das wusste ich gar nicht von dir. Ich weiß so viele Sachen über dich gar nicht. Ich spiele tatsächlich sehr gerne Minigolf. Ja? Ja. Bist du auch richtig gut da drin? Nee, verbissen, würde ich sagen. Das ist die einzige Sportart, in der ich tatsächlich verbissen bin. Sportart. Also ich finde einfach, du kannst dich nirgendwo mehr kurzfristig freuen oder aufregen als bei Minigolf. Also entweder geht der Ball halt schön rein, Dann freust du dich. Oder er tanzt so am Loch vorbei oder so. Und du wirst fürchterlich wütend. Das ist ganz gut. Oder man trifft einfach siebenmal nicht. Diese Rampe mit dem Basketballkorb zum Beispiel. Direkt, das ist natürlich ein... Die geht entweder beim ersten Mal oder gar nicht. Aber ich habe meine komplette Woche meines Lebens Minigolf gespielt, tatsächlich. In meinen Semesterferien mit einem Kumpel, weil wir nichts zu tun hatten. Jeden Tag einmal oder jeden Tag zehnmal? Oder? Jeden Tag vier Runden. Wir hatten halt sonst nichts zu tun, deswegen ist man einfach eine komplette Woche. Dauerkarte dann. Nee, aber irgendwann hatten die Leute, glaube ich, auch, da war so ein kleiner Minigolfplatz in der Eifel. Achso, okay. Die haben uns dann ab und zu auch billiger gegeben oder mal eine Karte so gegeben, aber ich glaube, die hatten Mitleid. Oder wir waren, wir haben denen Angst wieder gemacht. Kommen so Mitte 20-Jährige einfach jeden Tag da auf diesen Minigolfplatz gelatscht und spielen da tatsächlich vier Runden Minigolf. Da kann ja irgendwann nicht stimmen. Also ich würde mir Gedanken machen über die Leute. Dann war der wahrscheinlich richtig gut dann am Ende. Ja, wir kannten die Bahn. Also wir konnten die Bahn lesen. Du kanntest jede Pore von diesem Belag. Ja. Nicht schlecht. Ja. Was du alles schon erlebt hast in deinem Leben. Ich sehe gerade, ich habe mein Handy gar nicht auf lautlos gemacht. Also wenn bis jetzt war, dieses typische Handygeräusch, dann war der Peter, weil meins ist auf Flugmodus. Ja, Offline-Modus heißt es heutzutage. Meins heißt nochmal Flugmodus. Und lag auch weit genug weg. Meins. Sorry, aber... Ja, wenn Störgeräusche sind, musst du damit leben. Genau, weil das passiert ja eigentlich also nur, wenn man telefoniert. Du Hörer musst damit leben. Aber wir müssen ja heute nicht telefonieren. Die Leute kommen ja heute zu uns. Genau. Das ist sehr schön. Ich glaube, wir machen jetzt auch häufiger Gäste. Ich bin total aufgeregt. Gäste, ja. Müssen wir uns ein bisschen Mühe geben. Wir können jetzt so autistisch vor uns her prabbeln. Und ich habe so rote Bäckchen. Ja, du hast echt rote Wangen. Ich habe sogar einen Spiegel vor mir. Deswegen schaust du immer so selbstverliebt an mir vorbei. Du musst mich dabei sehen. Nee, der schöne Peter. Spiegel verunsichern mich. Oh, ach, deswegen zappelst du so. Ja, und vor Aufregung. Sollen wir nachher die Plätze tauschen, dann bin ich auch auf einem anderen Ohr als du. Also, das denken die Leute. Verrückt. Mein Fuck. Warum sitzt der denn jetzt da? Die Leute denken das. Ne? Ja, was hast du denn noch für Themen? Ich war nicht im Urlaub, glaube ich, oder? Ich überlege gerade. Ich war in Niedersachsen. Oh, das Land der Wiesen und Kühe. Ja, ich war im Südniedersachsen, da ist tatsächlich bergig. Ah ja, stimmt, ja, war ich auch schon. Ist ja eigentlich wie Nordhessen, Südniedersachsen. Ja, genau, war auch gleich bei Hessen, also bei Göttingen in der Nähe war ich. Und man erwartet immer, dass es da flach ist. Und wir sind dann mit dem Hund spazieren gegangen. War es ein Hund oder ein Kind? Egal. Hund oder Kind? Nee, mit dem Kind sind wir spazieren gegangen. Das ist immer ganz einfach. Leine? Hattet ihr eine Leine? Nee. Dann Kind. Es war so mit so einem Schal an eine Frau gebunden, das Kind. Dann Kind. Gut, ja, dann war es ein Kind, kein Hund. Kann man Hunde auch so, wie so Babys in so Tragetüchern? Wenn du ein Känguru bist, ja. Machen das verrückte Hundebesitzer? Gibt's bei bestimmt auch. Es gibt ja auch so Kinderwägen für Hunde. Ja. So Schiebewägen, wo dann die Hunde drin sitzen. Ja, wenn ich ein Hund wäre, würde ich meinem Herrchen auch sagen. Herrchen. Ja, und dann war es da überall. Ich dachte, wir gehen eine Runde spazieren. Dann gehst du raus und überall Berge. Also ich fuck it, ich geh wieder rein. Wetter war auch scheiße. Niedersachsen halt. Jo, aber Göttingen ist ein super Supermarkt. Hatte ich dir, glaube ich, vorher den Tipp auch gegeben. Ja, nee, ich war bei Göttingen, nicht in Göttingen. Ach so. Weil in Göttingen ist echt der beste Supermarkt, den ich je erlebt habe. Glaube ich nicht. Doch. Besser als im Ausland. Mindestens gleichwertig. Echt? Ja. Weil ausländische Supermärkte sind die besten Supermärkte der Welt. Ja, aber die haben halt den ganzen ausländischen Kram auch. Du kriegst Ami-Scheiß, du kriegst aber auch englischen Scheiß. Du kriegst eigentlich alles. Also du kriegst wirklich alles da. Was ist das für eine Marke? Edeka oder Rewe? Oder? Es gibt ja eigentlich nur noch zwei. Independent. Ja. Nee, ist kein Independent. War es Edeka oder Rewe? Ja. Gut. Oh, wir sind öffentlich-rechtlich. Wir wollen die Marke nicht nennen. Nee, ich fand es so lustiger. Ja, okay. Wem würdest du mehr zutrauen? So jetzt ganz spontan. Dann gleich aufhört, war. Edeka oder Rewe? Ja. Mehr zutrauen? Also mal so. Also ich mag Edeka ja überhaupt nicht, aber ich würde vermuten, dass es ein Edeka ist. Ist ein Edeka, ja. Rewe ist ja eher so konventionell. Oder was heißt konventionell? Die fahren halt überall gleiche gleiche Sortiment irgendwie so ein bisschen. Also die sind. Ja. Und ich glaube, das liegt auch tatsächlich dran, dass Edeka-Filialen halt dem Marktbesitzer gehören. Die kaufen sich in so ein Franchise ein. Währenddem die Rewe-Filialen hier dieser Rewe-Tengelmann-Gruppe gehören. Mhm. Also da ist der Unterschied. Jeder Edeka kann auch, sein eigenes Sortiment auch aufbauen. Ja, aber Edeka mag ich nicht. Also den, der bei mir in der Nähe ist. Scheißladen. Ja, die sind halt hoch unterschiedlich. Ja, auch aus. Also bei mir ist auch so ein kleiner Edeka, der ist auch wie so eine Zeitreise, ist halt noch so wie so ein 80er-Jahre-Supermarkt. Ja, sowas mag ich ja wiederum. Ja, aber nervig ist halt, du musst an der Bäckerei einzeln zahlen, dann musst du im Getränkemarkt einzeln zahlen. Ach ja, und du musst an der Kasse nochmal einzeln zahlen. Und das Schöne ist auch, wenn du drin Lebensmittel gekauft hast und gehst in den Getränkemarkt und der Typ ist gerade irgendwo Kisten am Einräumen oder eine Lieferung annehmen, dann steht da bitte an der Hauptkasse zahlen. Dann kannst du nochmal mit deinen Getränken und du stehst eigentlich immer da an der Kasse an, weil die eigentlich immer nur eine von vier Kassen besetzt haben. Und halt auch so zur Hauptfeierabendzeit, da stehst du halt auch gerne mal eine schöne Viertelstunde. Also, obwohl das im Rewe auch nichts anderes hier in Stuttgart. Ja, man könnte meinen, die Stuttgarter fressen zu viel. Ja, die sind zu satt. Alle so, der Stuttgarter sind auch alle ist dick so geworden. Satt geworden. Ja, nicht satt, deshalb kaufen sie ja ein. Die haben immer mehr Hunger. Hunger, fressen. Appetit. Der Stuttgarter hat Appetit. Der Stuttgarter hat Appetit. Das ist diese Luft, die frische Luft, die macht Hunger. Die frische Luft, ja. Die Berge. Stuttgart ist ja eigentlich das Niedersachsen der deutschen Städte. Das Niedersachsen Baden-Württembergs. Das ist Niedersachsen Baden-Württembergs. Das Südniedersachsen Baden-Württembergs. Südniedersachsen. Ja, Niedersachsen ist auch so ein Bundesland. Ich meine, da machen sie ja auch selbst immer Witze drüber, aber da fällt dir auch jetzt nichts. Nichts zu ein. Außer Christian Wulff fällt mir eigentlich Niedersachsen. Ja, ich habe Verwandte Schröder da. War auch das da von da, gell? Ich bin, ja, der war doch Hannover, ne? Ja. Ja, ich bin oft in Niedersachsen. Ich habe da Verwandte, deshalb. Ich habe Verbindungen zu Niedersachsen. Verbindung, Connection. Ja, für mich ist dafür Rheinland-Pfalz so ein Bundesland. Das ist ja ein sehr schönes. Völlig Bundesland. Egal ist. Ein schönes Bundesland mit schönen Menschen. Ja, schöne Natur, sagt man immer. Mit Mosel und. Ja, das stimmt Rhein tatsächlich. Also, wenn Rheinland-Pfalz eins hat, dann. Schöne Natur. Und es hat das Rheinland und die Pfalz. Ja. Also. Rheinland-Pfalz. Ja. In Niedersachsen gibt es. Obwohl Rheinland-Pfalz sich ja, also der Rheinland-Pfälzer an sich teilt sich eher ja in verschiedene Gegenden auf, die eher an die Gebirge gebunden sind. Ja, also Hunsrück, Westerwald, Eifel. Das ist jedes Bundesland, oder? Ja. Bayer sagt, ich bin Niederbayer, Oberbayer, also Franke, Schwabe. Kein Eifeler würde so sagen, wenn du ihn fragst, wo er herkommt, aus dem Rheinland. Also würde man sagen, aus dem Rheinland-Pfalz komme ich. Aus dem aus dem Rheinland-Pfalz. Aus dem Rheinland-Pfalz. Naja. Aber da ist nicht so ein Hass zwischen Pfalz und den restlichen Teilen, wie jetzt in Baden-Württemberg, wo der Gelbfuß den Schwaben ja vor allen Dingen den Ostelbler. Baden ist das Kanada Württembergs. Aber sind die besonders freundlich, die Leute? Ja, freundlicher als die Schwaben, oder? Ja, stimmt eigentlich. Also so ein Badener, wenn du mal das erste Mal da bist und kommst aus dem Schwäbischen, dann hallo. Bist du in einer anderen Welt. Viel offener und freundlicher. Hallo! So begrüßen sie dich und dann reden sie. Ajo! Ajo! Ja, auf jeden Fall. Ja. Also und sind ja lockerer und halt neidisch und hassen die Schwaben. Ja. Hassen die Kanadier die Amerikaner? Ja, aber schon, oder? Nee, andersrum ist egal. Ich glaube nicht, aber sollten sie eigentlich. Ja, Amerikaner hassen ja sowieso alle. Also die meisten Nachbarn so. Ja, und sie wissen ja auch nichts von denen so. Das ist ja auch. Der Amerikaner ist ja gerade geopolitisch und geografisch. Gibt, glaube ich, kein schlechter gebildetes Land insgesamt als die USA. Ach, so ein Quatsch. Was? Glaubst du, ein Pakistani ist besser gebildet als ein Amerikaner im Schnitt? Oder ein. Ja. Okay. Oder alle möglichen anderen ärmeren Länder mit schlechter, also mit weniger Bildung, sind schlechter gebildet. Ach, keine Ahnung. Genau. Also, das ist ganz Länder witzig mit auch. Schlechter Bildung sind. Schlechter gebildet. Ja. Nee, sind besser gebildet als die USA. Okay. Aber weiß ich. Ich hab keine Ahnung. Gibt auch ganz viele schlaue Leute in Pakistan. Zum Beispiel. Sorry, und Pakistan. In den USA. Ja, was hast du eigentlich gegen Pakistan? Ich weiß nicht, warum mir das gerade eingefallen ist. Pakistan ist ja das Kanada Indiens. Das stimmt. Da würde ich dir zustimmen, ja. Ja, yeah. Zustimmung. Ist ja auch nördlich von Indien, oder? Ja, was ist das Rheinland-Pfalz Indiens? Ja, wahrscheinlich irgendeine Provinz, aber ich kenne mich in Indien auch. Vielleicht Goa. Goa, Goa, ey. Goa ist doch ein Bundesland, oder? In Indien. Und ja. Das ist das Party-Bundesland. Was ist denn das Party-Bundesland in Deutschland? Da würde ich NRW auf Platz 1 setzen. Ja, würde ich auch sagen. Die feiern ja ständig. Oder Ostsachsen. Ja, die feiern anders. Mehr mit Fackeln. Ja, die sind traditionell. Hau ab! Die schreien halt auch einfach mal. Aus Freude. Da kommt die Kanzlerin vorbei und dann das Erste, was ihnen einfällt, ist halt aus Freude schreien. So. Ja. Ich glaube nämlich alles, das war so ein Missverständnis. Diese hässlichen Bilder da aus Dresden. Die Frau, die da zum Beispiel hau ab! Die ganze Zeit schreit. Die schreit hau ab! Aber nur zu der Reihe vor ihr, das, damit sie Merkel besser sehen kann. Ja, das kann sein. Ne? Große Fangirl eigentlich von Merkel gewesen. Aber komplett falsch von den Medien natürlich wiedergegeben. Natürlich. Hau ab! Verdammten Medien. Ja, sie hat Merkel gemeint. Dabei hat sie einfach nur den breitschulterigen Mann vor sich gemeint. Und danke Merkel ist auch gar nicht ironisch gemeint. Nee. Sarkastisch, sondern einfach danke Merkel. Danke Merkel, danke, ja, dass es dich gibt. Ja. Eine von uns. Genau. Eine Frau aus dem Volk. Und dann macht Lügenpresse natürlich auch wieder Sinn. Wenn sie die zwei Sachen verdrehen, dann wäre ich auch sauer auf die Presse. Auf jeden das ist Fall. Ganz klar hier. Ist ja auch nicht immer pro Merkel, kommt die Presse. Dunja Hayadil und sagt auf einmal so, die schreien die an. Von wegen, die schreien ihr zu. Genau. Die lachen mit ihr. Und danken ihr sogar für ihren exzellenten Humor. Und für ihre gute Arbeit. Für ihre gute Arbeit auch, ja. Jo, der Fan-Podcast von unserer Kanzlerin. Ja. Für euch. Das möchte zum Jubiläum. Ganz wir feiern Ernst. Unser Jubiläum zu wenig. Ja, aber jetzt nochmal ganz im Ernst. Danke, Merkel. Danke. Danke, Merkel. Ohne Merkel hätte uns dieses erste Jahr auch gar nicht gegeben, glaube ich. Der Support war wichtig. Nachdem Ingo Zamperoni uns den Kontakt hergestellt hatte. Glaubst du, die hat das alles ermöglicht? Sie hat uns ja damals die SMS geschickt nach der dritten Folge, wo wir so langsam Zweifel hatten. Machen wir weiter. Wo ihr einfach kam, ihr schafft das. Ah, ja, von, stimmt. Von der Kanzlerin. Hat Ingo unsere Handynummern weitergegeben, haben wir die WhatsApp in unserer Schaumbad. Ach, von Merkel war die erste. Ich dachte, wer ist denn Angie? Nee, Angie 52 ist im Chat. Ach, ist, so. Wir haben ja, also der Schaumbad-Chat ist ja ganz exklusiv. Da ist nur Angie drin und Ingo. Ja. Und Sascha Lobo liest mit. Der liest nur. Der liest passiv. Nur mit, ja. Und guckt immer sauer auf sein Handy. Oh, hört doch mal auf, was habe ich euch eigentlich getan, ihr Penner? Der war letztes Mal irgendwo, aber ich glaube, da haben wir letzte Folge geschaut. Da habe ich mich die ganze Zeit wieder. Da hat er auch keinen Spaß verstanden. Ich weiß nicht mehr, wo er war. Sorry, weiß ich auch nicht. Aber Sascha Lobo. Sascha Lobo. Super Typ. Nee, ich mag ihn ja nicht. Ja, ich auch nicht. Gut. Gut. Aber wieso ist er dann bei uns im Chat? Wer ist denn Admin? Wer ist denn Admin in unserem Chat? Ich schau mal kurz nach. Ich glaube, unsere... Ingo. Ingo. Ingo. Ingo ist Admin. Ingo ist Admin. Ja, Ingo Zamperoni. Ingo, der... Gut. Der sieht in jedem das Gute. Ja. Naja. Ja, gut. Ja, wäre ich Ingo. Ich würde mich voll freuen, wenn wir noch irgendwie einen aus der MoMA-Clique, aus der Morgenmagazin-Clique in den Chat bekommen. Dunja wäre zu cool. Ich finde, wir brauchen eher so einen Jens Lorik. Weißt du, so ein kleiner grinsender Typ. Ich gucke ja immer morgen mal. Ich nie, deshalb kann ich gar nicht. Oder den Wettermann, Benjamin. Benjamin Stöwe. Das sind gute Leute. Die würden nochmal richtig Stimmung reinbringen. Die sind ja immer übermüdet. Ich bin richtig MoMA-Fanboy. Ich bin MoMA-Fanboy. Kann ich jedem empfehlen. Du guckst morgens eine halbe Stunde Morgenmagazin. Niemals länger, weil da wiederholen sich die Themen ja jede halbe Stunde. Aber da weißt du alles für den Tag. Da kannst du auch mit aktuellem Wissen. Weißt du, das stimmt. MoMA ist eigentlich die, für die Kaffeepause. Die bessere Tagesschau. Ja. Weil in der Tagesschau bist du ja 20 Uhr informiert oder du guckst Ingo, dann bist du 22.30 Uhr informiert. Ja, und dann geht's ins Bett. Morgen. Und dann passiert nachts halt noch viel. Und im MoMA kriegst du auch noch die neuesten News. Ja, weißt stimmt. du, wenn die Schwampe zum Beispiel länger da sitzt und noch länger diskutiert. Schwampe finde ich tatsächlich viel schöner als Jamaika. Jamaika finde ich, ich weiß nicht, was sagt Jamaika dazu, dass Jamaika genannt wird? Ja, Und Jamaika ist ja halt auch so, ich habe da sofort Offbeat-Klänge in mir und werde dann immer aggressiv, weißt du. Ja, und ich denke da eher an Karibik und lockeres Leben. Aber das ist ja auch nicht so locker, die FDP und die CDU. Ah, ich finde schon, also Christian Lindner und Horst Seehofer, die würden an so einem jamaikanischen Strand richtig Spaß haben. Also beide zusammen auf so einer Luma, auf einer Luftmatratze. Also liegen so quer drüber. Liegen so quer drüber, lassen sich so drüber hängen. Beine so im Wasser. Da kommt so ein Rastermann, bietet ihnen Gras an und dann sagt Horst, oh, können wir da machen. Und dann das Lindner ist so, das ist hier legal. Und dann so, oh, ja, dann machen wir mal. Dann lacht Horst, oh, stell mal vor, Horst Seehofer auf Gras. Dann würde er die ganze Zeit nur noch lachen. Da hörst du eigentlich nur noch. Und Lindner würde die ganze Zeit denken, da kommt Luft aus der Luftmatratze. Und der Grüne wird sich denken, was für Amateure, ich nehme lieber Crystal. Ja, Cem wäre voll auf Crystal und würde die ganze Zeit über den Strand und die ganze Zeit die Göring Eckert hinter sich her pfeifen. Komm, Katrin! Katrin! Geil! Geil, hey, komm dann. Bisschen Beachvolleyball. Komm, lass uns beachen. Beachen. Lass uns beachen. Katrin. Katrin. Und Katrin will einfach nur ihre Blitz-Elu lesen. Ja, das ist, glaube ich, die Urlaubslektüre, die Katrin Göring-Eckert am Strand hätte. Eine Blitz-Elu. Ist Blitz-Elu das Tittenheft? Ich glaube schon. Ach, scheiße, ich wollte irgendwas anderes. Ich meine jetzt die bunte. Also. Ja, oder wie? Aber ein Tittenheft wäre auch gut. Oder die aktuelle. Ja, und ein Titten. Aber ein Tittenmagazin wäre auch cool. Ja, ich bin auch in die Richtung offen. Würde wieder grün passen eigentlich. Ja, ja, stimmt. Ja. Lesen auch mal Tittenmagazine. Ja. Auch wenn man Göring mit Nachnamen heißt. Stimmt, auch problematisch. Deswegen hat sie das Eckart noch hinten dran. Ja. Da hast du sofort so ein Bild von Eckart von Hirschhausen zum Beispiel vor dir. Die Eckart. Die Eckart, vielleicht liest die Zeitschrift Eckart. Gibt es jetzt tatsächlich auch. Naja, ich glaube, da wurde schon mal in einem anderen Podcast... in einem unbekannteren Podcast aufgearbeitet, Promis Amateuren, Zeitschriften rausbringen. Aber ich fände eigentlich auch ganz schön, wenn wir eine Badezeitschrift mal irgendwann auf den Markt werfen. Einfach das Schaumbad mit den 10 beliebtesten Badetipps. Ja, und auch alle Themen, die wir so besprechen, werden aufgearbeitet. Wie, was haben wir heute besprochen? Ingo. Scientology haben wir noch über. Scientology. Und ich würde sagen, wir machen kurz einen Break. Ja, wird Zeit. Mit einem schönen Einspieler, weil wir müssen ja unseren Gast auch noch unterbringen. Aber ich würde auch vorher sagen, weil das wäre unfair gegenüber unserem Gast, ihn mit einer Liste zu überrumpeln. Ja, deswegen machen wir unsere beliebte Rubrik, die großen 4 diesmal. Sollen wir das nach der Werbung machen? Machen wir nach der Werbung, ja. Alles jetzt klar. Kommt Werbung für Alkoholverbot in Stadien. Bis gleich. Bis gleich. Was hältst du denn hier von dem Alkoholverbot im Stadion? Scheiße, ey. Warum? Saufen uns vorher ein. Glaubst du nicht, dass sich das Randalieren ein bisschen dadurch ändern würde? Ja, wenn da schlimmer, ey. Warum? Ja, warum, ey? Weil wir dann vorher saufen, ey, und dann kommen die Flachmänner und Schnaps und alles, ey, immer noch besser, ey. Scheiße, ey. Ja, warum, ey? Weil wir dann... Scheiße, ey. Ja, warum, ey? Weil wir dann... Scheiße, ey. Ja, warum, ey? Weil wir dann... Scheiße, ey. Scheiß Stadion. Alkoholverbote. Zum Wohl. Cheers. Zum Glück haben wir kein Badewasser. Ich trinke gerade ein Christina 52. Christina 52, ja. Ich habe nur so einen scheiß Britney gekriegt. Mm. Und die fand ich auch immer hot, aber... Nicht so hot wie... Christina, ey, war viel hotter. Meinst, die war dirty mit umgedrehtem R. Hinterlässt so einen komischen Geschmack auf der Zunge. Schmeckt wahrscheinlich irgendwie muffig. Muffig. Ja. Naja. Die muffige Christine. Ja. Christina. Scheiße, ey. Ja, was hältst du denn von alkoholverbotenen Stadien, das sie jetzt eingeführt haben? Das haben sie damals, ich glaube, der Schnipsel ist von 84. Ach so, ich dachte, es wäre aktuell. Nee, ist nicht aktuell. Na, das wusste ich nicht, okay, sorry. Außerdem darf man doch wieder Alkohol im Stadion kaufen. Ich glaub, sorry, ich wollte aber das ist angeblich ja ein Bier mit weniger Alkoholgehalt. Leichts. Ja, aber stimmt da wirklich? Weiß ich nicht. Ich wüsste da jetzt nämlich auch keinen Unterschied. Ich bin trotzdem nur Knülle, weil ich vorher aus dem Flachmann einen nehme. Ja, muss man auch machen. Wenn man im Stadion mit so... Für Bier im Stadion ist gar nicht so teuer. Eigentlich wie auf einem Konzert oder so. Ja, nochmal. Also, 4 Euro. Beim VfB würde man eigentlich viel mehr Preise erwarten, als es dann wirklich ist. Was kostet denn da? 4 Euro? Nee, ich glaube sogar 3,50. Aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Mehr. Ich war ja nur die Zweitliga gucken jetzt mit den ganzen Erfolgsfans. Vielleicht war es da billiger. Vielleicht war da billiger. Kommt ja, glaube ich, auch auf den Biersponsor an und so weiter und so fort. Tjo, sollen wir mal ein Listchen machen? Unsere Erfindungen, unser Trailer, unsere Listen. Das, was wir erfunden haben, ja, damals. Genau. 1984. Weil Listen im Podcast gab es ja, bevor wir angefangen haben, eigentlich gar nicht. Nee, das haben uns alle nachgemacht. Ja, und komisch, dass die halt alle machen, weil es ist ja ein einfaches Konzept. Naja. Okay, also ich mach's Keyboard und du machst den Sprecher. Okay. Die großen vier. Definiert von Böhmermann Peter und Jean-Paul. Hast du da gerade einen Dönermann? Ja, bei Dönermann. Ah, hast du gerade reingequatscht? Gehen wir noch zum Dönermann. Ja, ich habe mich gerade mit dem Gast noch unterhalten, der hier hinterm Vorhang steht. Ah ja, schön. Entschuldigung, ich wollte es eigentlich nicht so laut sagen. Naja, macht dir nichts. Ja. Was sind denn die großen vier? Heute? Ja. Sachen, die man nicht mehr tut, hatte ich. Oh, da muss ich jetzt gut drüber nachdenken. Mensch, als hätte ich dir vorher mal geschrieben, was wir als große vier machen könnten. Müsstest du anfangen oder soll ich? Was sind denn die großen vier? Hast du es schon gesagt? Die großen vier Dinge, die man nicht mehr tut. Ah, okay, ja, hast du schon gesagt. Ja. Ich habe mich zugehört. Also die man heutzutage einfach nicht mehr macht. Ja, nee, fang du doch mal an. Mein erstes ist auf Platz 4 Mangeln. Mangeln? Weißt du noch, Mangeln? Mangeln ist so wie auswringen, oder? Nee, Mangeln ist tatsächlich Bettlaken zum Beispiel glatt bügeln. Ach, bügeln. Aber in so einer großen Mangel. Das ist so ein riesen Bügeleisen mit so einer Walze. Ah. Und da läuft er durch so einen heißen, also wie Bügeln halt, nur mit so einer riesen Rolle. Und so haben Leute früher ihre Bettwäsche knitterfrei gemacht. Okay. Und, alle oder nur die Oberschicht? Das weiß ich natürlich nicht. Aber meine Mutter hatte irgendwann eine eigene Mangel. Es gab aber tatsächlich auch einen Mangelladen, wo du deine Bettwäsche hingebracht hast und die haben dann gemangelt. Okay. Macht kein Mensch mehr. Gar nicht mehr mitgekriegt. Und ist auch eigentlich vollkommen egal. Ich frage mich nur, warum man das nicht mehr tut. Ist Bettwäsche knitterfreier geworden? Oder sagen die Leute halt einfach so, ey. Ist doch egal. Sag mal, komm. Ich fahre nur mit meiner Bettwäsche durch den Ort, nur um die mangeln zu lassen. Ja, komisch eigentlich. Ja, vielleicht, ist eigentlich so auch so eine Wohlstandsdienstleistung. Vielleicht ist die auch in den 50ern entstanden, wo die Leute echt dachten, man konnte ja noch nicht so viel Elektronik-Scheiß kaufen, dass sie gedacht haben, wenigstens knitterfreie Bettwäsche. Ja, vielleicht, aber meinst du, das kommt nochmal wieder? Mangeln? Ich glaube, Mangeln ist für immer tot. Ja, ich glaube, also meine Sachen kommen auch nicht mehr wieder. Ich glaube, das war auch meine Herangehensweise. Ja. Sachen, die auch wirklich nicht mehr wiederkommen. Die Schlaghosen zum Beispiel kommen bestimmt wieder bald. Ja. Oder... Ja, die tauchen oder irgendwann wieder auf. Vollbärte sind wieder da und so solche Sachen. Ja, gab es früher mal, dann gab es eine Zeit lang nicht. Aber das ist, Mangeln ist wahrscheinlich wirklich weg. Mangeln ist, glaube ich, tot. Ja. Also bei mir, was es nicht mehr gibt, ja gut, vielleicht haben wir es auch noch mal wieder, aber vielleicht auch nicht. Weltkriege macht man heute irgendwie nicht mehr. Findest du? Ja, das ist alles nicht mehr so. Oder so richtig ordentliche Weltkriege gibt es nicht mehr. Früher gab es die ja alle 20 Jahre. Stimmt, ja. Oder drei. Ja, der 8. Weltkrieg kam ja 5 Jahre nach dem 7. zum Beispiel. Ja. Ja. Zap, zap, ab. Früher gab es die öfter, also mit kürzeren Abständen. Und mit jetzt kürzeren Abständen. Kommen die gar nicht mehr. Gar keine Weltkriege mehr. Du, da bin ich mir auch unsicher, ob es vielleicht doch nochmal wiederkommt. Ja, na so, ach nee, komm, das ist doch out. Das sieht doch nicht mehr gut aus. Nee. So wie, also, es wäre okay, besser als Schlaghosen. Niemand Weltkrieg als eine Schlaghose. Ja. Aber bei unserem Glück würde wahrscheinlich ein Weltkrieg kommen und alle Nationen hätten Uniformen mit Schlaghosen. Und dann wären wir nämlich richtig dran. Oder die bösen Nationen mit Schlaghosen gegen die guten mit normalen, coolen Hosen. Stimmt, ja. Ja, da wüsste ich, auf welcher Seite ich bin. Ja, egal, welches System die vertreten. Scheiße, was ist, wenn die faschistischen Regierungen die nicht Schlaghosen Komplett egal. Egal, Hauptsache keine scheiß Schlaghose. Ja, ich bin ganz so weltpolitisch mit meiner Liste. Ja, ich auch nicht. Weiterhin auch nicht. Mein dritter Platz ist Einkochen. Einkochen, ja. So, weißt du, so haben ja Omas früher ständig gemacht. Also so den ganzen Keller voller Obst und eingekochtes Gemüse. Einfach alles, was man geerntet hat. Erstmal in Gläser packen, einkochen. Und vielleicht hängt das auch damit zusammen, mit Weltkriegen zusammen. Wahrscheinlich. Haben wir noch im Keller. Einfach mal 500 Gläser Apfelmus, eingekocht und so weiter und so fort. Gibt's also, aber noch ein bisschen. Bisschen ja, aber das ist kein Massenphänomen mehr. Ja, das stimmt. Machen wahrscheinlich so ein paar Berliner Container-Hipster, die Obst gerade im Container gefunden haben vom Rewe und dann denken, na, ich koch mal ein. Aber oder das, Leute, die den letzten Weltkrieg erlebt haben, die machen das vielleicht auch noch. Ja, aber ich glaube, die Generation Einkochen stirbt aus oder wühlt ja. in Containern. Marmelade ist ja auch Einkochen, oder? Ja, aber wer macht Marmelade noch selber? Ach, schon? Schon, ja, Mütter. Ich arbeite ja im Nutrition Management. Ja. Und da kriege ich so einige Leute mit, die Marmelade machen. Finde ich auch ganz schlecht. Trotzdem denke ich, der große Hype Einkochen ist vorbei. Denke ich auch, ja. Okay, also kommt es nicht mehr wieder. Willst du noch was dazu sagen? Nee. So spannend ist das Thema Einkochen. Ich auch nicht. Mein Platz 3 ist Kreuzigen. Macht auch keiner mehr. Einfach mal so, oh Gott. Also Hinrichtungen gibt es, nein, als Hinrichtungsmethode. Okay. Nee, Kreuzigen. Macht keiner mehr. Nee, stimmt, ja. Komisch. Komisch, ja. Weil das also ist ja sehr beliebt gewesen und bis heute redet man über nichts anderes. Ja, ich dachte aber auch, so sich bekreuzigen, so Gott, das ist immer gut gegangen, weil sie einfach mal so ein Kreuzzeichen machen. Ja. Macht heute auch keiner mehr. Weiß ich nicht, ja, kann sein, ja. Aber Kreuzigen ist tatsächlich kein Trend mehr. Ja, also es gibt noch alle klassischen Hinrichtungsmethoden. Also es gibt ja noch Köpfen, Erschießen, Hängen. Ja, aber gibt es auch noch es gibt schon viele Foltermethoden auch nicht mehr. Diese eiserne Jungfrau, weißt du, wo du in so eine Foltermethode, es geht ja um Hinrichtungsmethoden. Ja, aber diese eiserne Jungfrau hast du doch auch nicht überlebt. Da wurdest du doch von Dornen einfach zerquetscht, oder... hier auseinanderziehen oder so Zeug. Ja, stimmt, vierteilen. Vierteilen zum Beispiel. Macht man das nicht mehr in Arabien? Keine Ahnung. Wenn, dann glaube ich eher in den USA. Ja, oder da. Deswegen mögen die Kanadier ja auch die USA-Leute. Gibt es in Kanada, so heißt es nicht richtig. Fort Kanada. In Kanada, gibt es da noch die Todesstrafe? In Kanada? Nee, in Kanada. Sind so liberal. Kanada. Kanada. Fort Kanada. Das Land heißt Kanada. Ja. So wie es. Benannt nach dem Ford-Modell, dem zweiten Ford-Modell, nach dem Model T, war ja der Ford Kanada. Kanada, ja. Genau, Ford Kanada. Danach wurde es benannt. Ja. Ah, wusste ich nicht. Die wollten erst das Land Model T nennen, haben dann aber Ford Kanada genannt. Und der Ford ist irgendwann dann, war nur ein kleines Ford im Norden der USA. Ah. Und da ist dieses Ford halt dann weggefallen und deswegen heißt es jetzt nur noch Kanada. Kanada und ist viel größer geworden. Ja. Irgendwie so, hinter diesen Eisbergen ist noch Wald. Anders auch als noch alles Granada. Da war der dritte Ford-Modell. Ford Granada. Granada, ja. Da ist alles gleich geblieben. Aha. Aber Granada wurde auch nach Ford Granada. Granada. Granada. Granada. Ja. Granada. Granada. Ja. Die haben keine Todesstrafe in Kanada, oder? Ich glaube nicht. Vielleicht kreuzigen die ja manchmal. Die bekreuzigen sich eher. Aber gibt es nicht mal so verrückte Leute, die jemanden kreuzigen mal? Auch das hört man nie. Wenn, dann würde ich dir den Kuckucksklan am ehesten zutrauen, aber die hängen lieber. Weil die lassen ja ihre Kreuze auch brennen. Ja, dann könnte man ja auch beides verbinden eigentlich. Wenn sie ökonomisch, wenn sie keine Rassisten wären, würden sie mal ein bisschen nachdenken und dann könnten sie nämlich verschiedene Handlungen verbinden. Aber nee, die sind ja so in ihren Riten. Kreuz brennen. Wieder mal Menschen beweist, hängen. Dass die nicht besonders schlau sind. Oder sie machen wegen dem Reim. Kreuz brennen, Menschen hängen. Ist ja auch im Englischen burn. Hang and burn. Ist auch klassischer Reim. Ja. Klassischer Reim in Kanada. Ja. Gibt es in Kanada den Kuckucksklan? Ich weiß nicht, warum ich so eine Kanada-Besessenheit heute habe. Weißt du, hast du Ahorn-Sirup heute irgendwo in die Finger bekommen? Sirup. Nee, auch nicht. Es kam aus dem Nix. Okay. Ja, aber nee, man hört doch, was weiß ich, von allen Leuten, es gibt alle möglichen Verrückten, aber von Kreuzigen hört man nie. Nee, Kreuzigen ist out. Stimme ich dir zu. Nicht mal verrückte Massenmörder kreuzigen jemanden zum Spaß. Nur noch bei Passionsspielen wird nur noch so dieses Kreuzigen nachgespielt. Ja, aber das ist ja Nachspielen. Ja. Weltkriege werden ja auch noch nachgespielt. Naja, Gladiatorenkämpfe gibt es leider auch nicht mehr. Also so dieses ganze coole Zeug der Römer. Ja, das ganze coole Zeug aus der Antike. Das Einzige, was wir behalten haben, ist Badeanstalten. Oder Mangeln und Einkochen. Mangeln und Einkochen. So cooles Zeug von den Römern. Die Muddis haben ja auch sehr viel eingekocht. So. Wahrscheinlich, ja. Obwohl, die hatten nicht so kalte Winter. Aber bestimmt, ach, keine Ahnung. Ja. Ich habe doch keine Ahnung von sowas. Kanada. Kanada. Kanada. Jo. Was ist dein Platz 3? 3. 3 sind ja. Habe ich eins notiert, aber eigentlich mehreres. Eigentlich gibt es heute noch, aber das ist nicht mehr so liebevoll. Und zwar Mixkassetten oder später Mix-CDs. Mhm. Ist heute eine Spotify-Playlist oder so. Oder so, okay. Aber das ist so eine Playlist, die stellt man halt dann irgendwo im Netz und hofft, dass irgendjemand teilt. Aber früher hast du die ja bei einer Mix-Kassette oder auch so einer Mix-CD. Du hast sie irgendjemandem gegeben und wolltest dem Musik näher bringen oder beeindrucken. Da hast du dir richtig Mühe gegeben. Da hast du dir überlegt. Außerdem hat... Weil er keine Playlist, die man einfach zuscheißt mit 80 Titeln, sondern du hast überlegt, okay, welche 12 Lieder muss die Person jetzt haben? Also dieses Minimierte auf das Wesentliche. Eine Mixkassette machen. Macht heute auch kein Mensch mehr. Macht kein Mensch mehr. Ich war neulich auf einem Konzert, da hat der Musiker, der dieses Konzert gespielt hat, gesagt, er hat mal Lieder gemacht für Mixtapes, weil am Ende der Kassettenseite hast du oft irgendwie noch 30 Sekunden zu füllen oder zwischen 30 Sekunden und anderthalb Minuten. Und dafür hat er ganz viele Lieder geschrieben, die zwischen 7 Sekunden und 90 Sekunden lang sind, ja, um solche Sachen aufzufüllen. NoFX hatte auch mal so eine 7-Inch, die Fuck the Kids 7-Inch. Ja. Da waren auch immer nur die Songs so zwischen 8 Sekunden und 30 Sekunden lang. Zum Auffüllen der... Die war Ende perfekt zum Mixtapes. Auffüllen der Mixtapes. Ah. Okay, das war doch keine Idee von ihm. Ich dachte, hey, nicht schlecht. Ne? Nee, aber das hat er wahrscheinlich von NoFX geklaut. Ich weiß nicht, ob die Platte aufgenommen haben, um so Mixtapes zu machen. Klar, die haben noch immer sowas im Hinterkopf. Es gab auch tatsächlich mal von Fat Records, da ist ja Fat Mike von NoFX der Labelchef, auch eine Compilation, da waren, glaube ich, 101 Songs von Punkrock-Bands der 90er drauf und keins durfte länger als 30 Sekunden sein. Geil. Auch perfekt eigentlich für so Mixtapes. Muss ich mir mal runterladen bei Napster oder so. Ja, dann Napster ist illegal, glaube ich. Nee, Napster ist, glaube ich, legal und kostet. Ach so, mittlerweile, ja. Damals schon. Nee, und damals hat keiner mehr benutzt. Bezahlt. Ja, genau, damals gab es ja und alle haben da illegal runtergeladen oder das war auch nicht illegal. Und dann hat und dann haben sie. Dein Putzwahn heute, der wird die. Du bist so putzwahnig heute. Naja, Entschuldigung. Jetzt hast du mich rausgebracht, jetzt bin ich auch Napster beleidigt. Wurde aufgekauft. Jetzt bist du ja, dann haben sie so einen Abo-Scheiß eingeführt und dann sind alle zu Casa gegangen und was weiß ich, ist eine ziemlich langweilige Story. Casa, stimmt. Casa. K-A-Z-A-A, gell? So wurde geschrieben. Ja, weiß ich nicht mehr. Vielleicht auch mit Doppel-Z. Ne, mit einem. Dann hier Katza, gell? Katza. Und das war, da gab es Casa Light, das war ohne Werbung, es gab Casa mit Werbung. Und alle haben nur Casa Light benutzt. Okay. Ich glaube, da habe ich gar nicht mehr so viel gezogen. Ja. Also Musik. Oder anders. Gab da schon Blogs, wo man einfach so von Mega-Upload von Kim.com runterladen konnte und so. Nee, das war noch davor, ne? Oder vielleicht habe ich das auch. Ich habe dann so E-Donkey, wie hieß das? Torrents. Ja, ganz gefährlich, genau. Torrents-Zeug. Ganz gefährlich. Da war es ja automatisch Uploader, da konnten sie dich ja so richtig kriegen. Ja. Hat mich nie einer erwischt. Aber ich habe auch nicht so viel Musik, eher so Spiele und... Oh, ja. Und da waren sie, glaube ich, nicht so hinterher, wie die Platten. Ja, ich glaube, du hattest eh nur Gefahr, wenn du dir Chartlieder runtergeladen hast. So. Darauf haben die geguckt. So. Ja, in manche Chartlieder waren dann auch irgendwas immer reingeschnitten oder die waren kaputt geschnitten. Das war auch mal cool. Olli Schulz hat tatsächlich damals, als er seine neue Platte gemacht hat, tatsächlich sehr lustig gemacht. Er hat die Lieder so genannt und hat aber eine Bibi McBenson, sein alter Ego damals, wo er nur so Scheiß-Songs geschrieben hat, eine komplette Platte hochgeladen. Ey, du wolltest die neue Olli Schulz ziehen, aber du kriegst nur Baby McBenson. Und da waren so Lieder drauf wie Baby, Baby, Boogie und so. Geil, ja. Und er hat einfach eine falsche Platte mit den richtigen Tracks online gestellt, so dass Leute gedacht haben, ah, jetzt zieh ich mal die neue Olli Schulz. Und dabei haben sie nur eine Comedy-Platte von ihm bekommen. Ja, das KIZ hat das auch gemacht mit... kurz vor dem Release von ihrem neuen Album haben sie gesagt, ihr Schweine habt unser Album geleakt und ins Internet gestellt. Dann waren sie das selber, haben das Album komplett in einem Take aufgenommen. Okay. Klingt total billig. Und ist aber viel besser als das echte tatsächlich. Echt? Ja, das war, glaube ich, Urlaub fürs Gehirn. Okay. Musst dir mal die geleakte Version anhören. Das ist cool. Comedy Gold. Comedy Gold. kriege ich da bei Apple Music. Nee, das ist, glaube ich, sogar vom, was weiß ich wem, Verfassungsschutz verboten worden. Echt? Oder von, wie heißt es, BPJM? Bundeszentrale für politische Bildung? Nein. Nein, BPJM, für jugendgefährdende Medien. Ah, ja. Bundesprüfstelle für jugendgefährdende, weil die wohl antisemitisch, frauenverachtend, was weiß ich, okay. alles da drin ist. Krasser Scheiß. Woher hörst du? Ja, klar. Also, antisemitisch, frauenverachtend. Also meine Steckenpferde. Satire. Jo. Habe ich mein... Mixkassetten, du bist auf... Ich bin Platz, jetzt bei 3. Nee, eigentlich sind wir auf Platz 2 schon. Ne? 2, ja, genau. Du hast 2 gesagt, jetzt komme ich mit 2. Mein Platz 2 ist Doppel-Axon Zirkumflex. Doppel-Axon Zirkumflex. Die benutzen auch die Franzosen noch, oder? Ja, aber Doppel-Axon Zirkumflex. Wann wird der denn gemacht? Das ist diese 2 Dächer. Ja. Als Smiley, als Emoji. Macht keiner mehr, oder? Nee, so Zwinker-Zwinker sollte das wissen, war ja, ne? Total... Also jeder hat es benutzt, ja. Immer dauernd, ich nie. Stimmt, Zwinker, Zwinker. Ja, ich weiß auch nicht, ich kann das auch nicht deuten. Sind das Augen? Sind das Augenbrauen? Ich glaube, es sollen Augenbrauen sein, die hochgezogen werden. Zwinker, Zwinker. Aber das ist genauso wie letzten Podcast hatten wir HDGDL. Ja, das stimmt. Das ist genauso ausgestorben wie gleiche HDGDL. Liga, ja. HDL, HDGDL. Und diese 2 Ecken. Oder ja. Axon Circumflex heißt es auf Französisch. Doppel-Axon so komplex, ja. Macht keiner mehr, zum Glück. Ja. Kommt hoffentlich auch nicht wieder. Zwinker, Zwinker. Wird auch nicht wiederkommen. Nee, das ist auch anders als das HDGDL. Tatsächlich eine Sache, die will man nicht wieder haben. HDGDL hätte ich gerne nochmal wieder. Ja, das kann man auch ironisch nochmal benutzen. Ja. Aber auch diese Axon Superflex würde ich auch ironisch nicht benutzen. Nee, Zwinker, Zwinker. Könnte ich eigentlich mal machen. Da würden die Leute wahrscheinlich. Gibt es die noch in modernen Smartphone-Tastaturen? Den Axon Circumflex. Bestimmt. Doppel Circumflex. Ja, sucht. Ja, den hast du da. Ja, so wie immer. Kann man schicken. Zwinker, ja. Zwinker. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja. War schlimm. Mochte ich nie. Nee. Habe ich auch nie benutzt. Ich auch nicht tatsächlich. Und alle, die es benutzt haben, habe ich gelöscht aus meinem ICQ. Oh, ICQ benutzt auch keiner. ICQ, nee. Aber schon lange. Schon lange. Ich weiß meine Nummer noch. Auswendig. Echt? Mhm. Ja, kannst du ja mal. 16470 1336. Edit mich, schreibt mir mal eine Nachricht. Oh. HDGDL, da freut er sich. Oder Axon Circumflex, Axon Circumflex. Aber dann regst du dich auf. Naja. Oder Rottfil. Kennst du Rottfil? Das war wohl vor Roffel noch. Rottfil. Rottfil. Also wie Roffel, nur ja, mit T. Aber das ist noch Rolling on the Floor. Ach. Hat man wohl früher gemacht. Irgendwann wurde das T rausgekürzt. Artikel benutzt hat. Ja. Ja. Wo war das Zeit, T einfach hin ist, weiß ich auch nicht. Zeiten, in denen man noch Artikel benutzt hat. Ja, das war noch was. W. W. W. W. W. W. Was ist denn dein Platz 1? Mein Platz 1 ist einfach bei Leuten vorbeigehen. Also so wie früher. Einfach bei Leuten klingeln, ohne vorher angerufen zu haben oder mit dem Handy geschrieben zu haben, sondern also nicht nur als Kinder, sondern einfach, auch früher sind Erwachsene einfach bei anderen Menschen vorbeigegangen und haben gesagt, ich wollte mal vorbeischauen. Macht heute kein Mensch mehr. Ja, wäre auch unhöflich. Bei alten Leuten vielleicht oder älteren. Ja, aber man macht, also es ist kein Mainstream mehr. So nee, überhaupt nicht. Mal Ding Dong, ach, wer kommt denn da? Ach, das ist der, blablabla. Bla, bla. Ach, Herr Manfred. Hey, Mensch, setz dich doch. Was und man hat immer hier? Ein Bier kalt gestellt für den Besuch oder einen Kaffee und ein Stück Kuchen irgendwie eingeweckt. Genau, ein Nachtglas geholt. Ja, einfach bei Leuten vorbeigehen. So. Ding Dong. Finde ich auch wahnsinnig unangenehm, wenn das heute noch passiert. So, du kommst gerade von der Arbeit und dann klingelt da jemand. Und ja, furchtbar. Deine Wäsche ist nicht gemangelt. Ja, und dann kommt hier du der willst mangeln, Klaus einkochen und noch ein Mixtape machen und dann kommt Klaus von gegenüber und kommt zum Quatschen. Ja, ja. Und deshalb hat man früher wahrscheinlich noch gemangelt, weil die Leute unangekündigt vorbeigekommen sind. Vielleicht sind auch deswegen Weltkriege passiert. Weil Leute halt einfach gerade zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Und ja, heutzutage klärt man halt einfach ab. So schließt sich der Kreis. Und ich finde eigentlich ganz lustig, dass es erst mit Zeit der Handys abgenommen hat, obwohl ja die Zeit des Telefons, das hätte auch schon verhindern können, erstmal anrufen. Ja. Aber man ist trotzdem einfach manchmal bei Leuten einfach vorbeigegangen. Ja. So. Ja, findest du das gut oder schlecht, dass es das nicht mehr gibt? Im Sinne von Nee, ich finde es eigentlich, ich finde es hervorragend, dass es ausgestorben ist. Also für mich ist gut, ja. Ich habe nichts gegen Besuch, aber A ist unangenehm, einfach bei Leuten reinzukommen und du freust dich auf die Leute, aber du merkst halt dann in dem Moment, wo du zu Besuch bist, aus Freundlichkeit wirst du reingebeten, aber du merkst selbst so, passt gerade gar nicht so gut, dann musst du diesen Absprung ganz schnell schaffen und zeitgleich auch, bei dir passt es überhaupt nicht gut und die Leute kommen rein und merken vielleicht nicht, dass es gerade nicht gut passt. Also war einfach ein wahnsinniger sozialer Druck. Und die Leute hatten auch wahrscheinlich dafür noch Zeit. Ja, ja. Und denen war es egaler vielleicht. Vielleicht auch egaler, ja. Weil man hatte, ja. Kesseln wir uns heute mehr ein? Ziehen wir unsere Mauern im privaten Zuhause? Wahrscheinlich, ja. Ja. Sind ja was Großem auf der Spur. Wird der Mensch privater? Ja. Ja, ich überlege. Obwohl oder ist das halt diese Internetstripperei, dass jeder alles im Internet zeigt, dass man heutzutage auch gar keinen Besuch mehr braucht? Kann auch sein, ja. Ich überlege also gerade angestrengt, wann mir das letzte Mal passiert ist, dass ich irgendwo einfach vorbeigegangen bin oder bei mir jemand einfach vor. Das ist bestimmt schon mal passiert. Aber selbst, ich wohne ja in einer WG, selbst mein Mitbewohner, der dann wirklich eine Wand weiter ist, ja, schreibt mir dann lieber in WhatsApp, ob ich nicht ein Bier trinken will mit ihm noch, als einfach reinzukommen mit einem Bier. Stimmt, ja. Es ist verrückt, ja. Aber man könnte ja immer, mal stören. Ja, verrückt. Es ist ein verrückter Wahnsinn. Ja, gehen wir doch einfach mal nachher vorbei bei irgendwem. Wir suchen uns nachher irgendwie mal aus und klingeln wir einfach mal. Wir müssen ihn halbwegs kennen, also nicht zu einem Fremden. Nee, aber auch nicht zu gut. Ja, so halb. Einfach gut, so, nur so halb. So. Ja. Das ist eine gute Idee. So auch eine Person, wo man eigentlich niemals auftauchen würde, aber gut genug kennt, um reingebeten zu werden. Einfach mal so, hallo, wir wollten mal einfach vorbeischauen. Wir waren gerade hier in der Straße. Und ja, das ist eine gute Idee. Ja, das machen wir heute Nachmittag noch. Ist ja erst 13 Uhr. 13 Uhr. 11.1. 13 Uhr. 11.11. Ja. Dein Platz 1. Mein Platz 1 ist Rauchen. Machen heute auch ganz wenige Menschen. Ja, es wird immer weniger. Das ist so ein Ding, was nachlässt. Was ich als Raucher als schlecht finde. Als Chinese. Ja, haben wir auch schon erörtert. Stimmt, ja. Das ist noch, in China darf man das noch überall. Ist das vielleicht auch einfach nur geografisch bedingt? Ja, wir reden ja jetzt auch, vielleicht wird ja auch noch gemangelt in China. Mangelt die Chinesen. Vielleicht haben die auch noch Weltkriege. Ja. Ob die Leute in Kanada. In Kanada, ob die mangeln? Ja, die rauchen? Nee, die haben ja auch schon, die USA und so weiter, die sind da ja noch mehr mit verboten. Ich glaube, die Kanadier auch. Diese westliche Welt. Diese westliche furchtbare Welt westliche verbietet viel. Dieser Gesundheitswahn schlägt um sich. Ja, alles geht in den Bach runter, weil keiner mehr raucht. Die Leute sind auch nicht mehr cool. Die Leute haben halt auch keine Zeit mehr zum Mangeln einfach. Ja, und Zeit zum Rauchen hätten sie ja, aber macht einfach keiner mehr. Hätte in Flugzeugen halt rauchen, sowas. In Bahnen rauchen, in Fahrstühlen. In Fahrstühlen rauchen, in Toiletten. Unter der Dusche. Und eine Dusche. Schöne Zigarette rauchen. Einfach mal in der Sauna rauchen. Genau. Hat man bestimmt auch gemacht früher. Jupp, mach mal den Aufguss. Die Leute haben bestimmt geraucht in der Sauna, oder? Ich glaube, die Finnen schon, weil die sitzen ja eigentlich auch da 24 Stunden drin. Wenn du als Finne Raucher bist, da nach 2 Stunden kriegst du Schmacht. Klar, und wenn dann kein Aufguss passiert. Nee, jetzt mal im Ernst, auch in Deutschland hat man bestimmt geraucht, auch in der Sauna. In der Sauna. In der Sauna? Ja, wenn du da 20 Minuten sitzt, das hältst doch keine 20 Minuten ohne Zigarette aus, als ist die große Frage, aus hat den Helmut Schmidt mal die Sauna besucht, weil der hat definitiv. Der hatte keine Zeit dafür. Ne? Der hat ja definitiv darin geraucht. Ja, auf jeden Fall. Aber meinst du, Helmut Schmidt war kein Saunist? Nö. Ich finde, vom Typ her ist er irgendwie. Das ist sowas. Das ist keine sozialdemokratische Sache. Rauchen. Aber er hat auch geraucht. In die Sauna gehen, Entschuldigung. In die Sauna gehen. Ich glaube, Helmut Schmidt war einmal mit Loki. Die hatten eine eigene Sauna. Die, das ist es. Meinst du? Loki und Helmut hatten einfach eine Sauna im Keller. So eine Sauna. Haben die eigentlich auch in diesem Kanzler-Bungalow gewohnt, in Bonn? Ja, und einfach, der musste neu gestrichen werden. Da mussten neue Teppiche rein und so weiter. Ja? Ja, nee, die haben da wirklich gewohnt. Okay. Also, das haben da doch nicht alle gewohnt. Nee, das Adenauer hat da noch nicht gewohnt. Und Dings hat er, ab Berlin hat man dann natürlich auch nicht gewohnt. Ja, genau, aber Schmidt hat, glaube ich, noch da in diesem Helmut Kohl hat er, glaube ich, auch nicht gewohnt. Ich glaube, es war nur Schmidt und Brandt. Das ist anders, gell? Der Bundespräsident hängt ja schon öfter mal im Schloss Bellevue rum. Ja. Also der zieht da ja auch ein. Der wohnt da ja. Der wohnt da richtig, aber so die Kanzler, wo wohnt die Merkel eigentlich? Und hat die sich... Ich glaube, die hat ein Apartment in dem fetten Kanzleramtsgebäude. Ah ja, gut. Da kommt die und da dann hat sie raus. Bestimmt noch einen in. Sag mal, hat die sich Uckermark. Eigentlich von ihrem Mann scheiden lassen? Ich dachte kurz, ich hätte so eine Headline gesehen. Aber dann kam einfach nichts dazu. Das wäre eine wichtige Sache, einfach die wir bis zum nächsten Podcast einfach vergessen. Aber ich glaube, die Kanzlerin lebt mittlerweile getrennt von ihrem Mann. Ja, aber jetzt, ich glaube, sowas hätte man mitgekriegt, oder? Also das wäre... Da werden nicht nur die Boulevard-Dings draufgesprungen, sondern auch die ordentlichen Medien. So wie, das ist ein guter Übergang zu unserem nächsten Abbinder, so wie Leute heute, die hätten nämlich definitiv darüber berichtet. Genau. Und die Frau mit dem angenehm rollenden R hat tatsächlich mit mir ein Interview gestern gemacht. Echt? Zu unserem Jubiläum. Echt? Ja. Da können wir jetzt als kleinen Abbinder einspielen. Warum erzählst du? Wolltest du mich damit überraschen? Ich wollte dich damit überraschen. Ach, du bist ja süß. Warte mal, wie würde sie sagen? Ich wollte dich damit überraschen. Oh, du kannst R nicht rollen. Überraschen. Nee, das ist halt. Mach mal. R mit der Zunge. Oh. Du musst ja, so das R sie, mit der Zunge. So hat sie mich interviewt. Aber können unsere kann unser Hörer jetzt unsere hören? Unsere Hörer. Hör. Ja, das ist heiß, du musst die Zunge flattern. Flattern. Ich will gern lernen. Ja, also, unser Interview mit Leute heute. Schaut auch mal in die Mediathek von ZDF, da kann man mich auch sehen. Okay, hättest du mal was erzählt. Ja, ja, das war eine Überraschung. Echt süß von dir. Bitteschön. Ein Manko hat die jahrelange Zusammenarbeit, gestehen uns die vier. Wie bei einem alten Ehepaar wird viel kritisiert, wenig gelobt. Eigentlich sind wir nur zwei. Mit dieser Einsicht und diesem unglaublichen Teamplay, Synchron-Espresso trinken, steht ihrem 40-jährigen Bestehen, also ihrer Rubin-Hochzeit nächstes Jahr, nichts im Weg. Sind wir seit einem Jahr dran, das einjährige Jubiläum. Ja, war ein schönes Interview, was ich da mit der Leute heute Frau geführt habe, oder? Ja, war eine echt nette Überraschung. Ja. Danke gerne, dafür. Gerne. Aber schade, dass du mir nicht Bescheid gesagt hast. Ich hätte mich dazu auch gerne geäußert. Ich wollte so die Medientermine dann doch lieber allein machen. Ja, okay. Ja. Wir haben einen Gast. Wir haben einen Gast. Den Hörer. Den Hörer. Herzlich willkommen. Der Spielemacher. Hallo UFO. Ja, hallo. Ich freue mich, da zu sein. Das ist eine große Ehre für mich. Ja, wir freuen uns, dich als ersten Gast da zu haben. Das ist ganz komisch. Gast, als ersten Hörer. Ja, ich bin auch schon total überfordert, weil ich muss jetzt immer nach links und rechts gucken. Sonst gucke ich immer so lakonisch an Peter vorbei. So. Ich gucke immer in den Spiegel. Ja, er guckt immer in den Spiegel. Aber jetzt müssen wir... Ja, ist ganz schön eng in der Wanne jetzt. Menschen, ja, stimmt. Ja. Das ist ja eine Wanne. Wir immer. Wir haben übrigens, das hast du ja noch mitbekommen, wir haben einen neuen Badeschaum Shakira. Geil. Nee, Badeschaum... Christina Aguilera. Der riecht so ein bisschen muffig. Aber okay. Was würdest du zahlen für einen Liter Badewasser von Christina Aguilera so um 2002 rum? Also das ist jetzt schon ganz schön alt, ne? Also abgestandenes Wasser. Du bist... Wir machen das Zeitraum. Okay. Als Christina... Vorher noch eine Frage. Welches Team? Britney oder Christina? Auf jeden Fall Christina. Sehr gut, gute Antwort. Ja. Und was würdest du zahlen für einen Liter Badewasser von ihr, in dem sie so eine halbe Stunde gebadet hat? Na, wenn ich überlege, wie viel Geld ich damals hatte, hätte ich vielleicht so 10 Euro ausgegeben. Aber ja, ist schon viel Geld wert, ne, sowas. Ich glaube, diese eBay-Auktion, die hat das nämlich mal verkauft, das war bei mehreren Millionen. Echt? Für Badewasser? US-Dollar. Ein Liter? Ja. Ich glaube, in so einem Würfel verspeist. Also kannst du gar nicht aufmachen und reinriechen oder so. Das kannst du dann, wenn sie es dir zuschickt. Du kannst dir hart gönnen. Ja. Kannst dir hart die Aguilera. Ja, das ist die Frage. Was macht man dann mit sowas? Ne? Das ist wie so ein Schlüpfer, wenn man die bestellt und dann drin riecht. Ich würde ein Christina Aguilera-Regal stellen. Einfach. In dein Fanregal, was ja auch hier im Badezimmer hängt. Einfach dieser Christina Shrine. Aber mich würde es dann schon auch jucken, das mal aufzumachen. Aber dann wird es auch schlecht vielleicht und mufft. Von vornherein. Also Christina Aguilera hat definitiv gemufft, da bin ich mir ganz sicher. Ja, die hat sich schon mal gut gewaschen. Sehr unangenehm. Ja, das kann gut sein. Also die sieht so aus, als würde die unangenehm riechen. Gibt Menschen, die sehen schon so aus, als würden sie unangenehm riechen. Eigentlich alle 70er Jahre Schauspieler, also jede TV-Serie der 70er sieht schon so aus, als würden die Leute ekelhaft riechen. Haben sie auch. Haben sie auch. Und so ist auch Christina Aguilera. Ich meine, die hat nicht umsonst einen Song gemacht, der Dirty heißt. Das muss ja einen Sinn gehabt haben. Wir brauchen nur den UFO da. Ah, der kam da. Ja, ich habe nie auf den Text geachtet. Wahrscheinlich redet sie auch drüber, dass sie über schlechte Körperhygiene hat. Ja, ich habe auch nicht richtig zugehört. Ich habe nur das Video beobachtet. War schon sehr schmutzig. Oh, ja, sehr kurze Hose. Und nach dem Videodreh hat sie wahrscheinlich gebadet. Und, ja. Dieses Badewasser und dann das Badewasser verkauft. Ja, ja, vielleicht sollten wir unser Wasser von heute auch verkaufen. Mhm. Jetzt, wo eigentlich wir eigentlich so dritt drin sitzen. Drei Männerkörper in einer kleinen Wanne. Geiler. Das ist einfach vom Aroma her jetzt schon gut eigentlich so. Ja. Ja. Ich würde es kaufen. Ich gehe ja immer vor unserer Schaumbadaufzeichnung erstmal duschen. Einfach nur dir zu lieben. Ja, ja. Gerade sehr, sehr hygienisch. Wo wir heute ein UFO zu Gast haben, dachte ich. Ich auch. Ja, du das auch. Ja. Vom Baden nochmal abduschen. Ja. Willst du dich vorstellen? Willst du Promotion für dein neues Buch machen oder deinen neuen Film? Oder wofür haben wir dich eingeladen? Das müsst ihr mir sagen. Ich bin total happy, dass ich hier sein darf, aber ich. Ja, eigentlich habe ich eingeladen, über Promotion. Genau. Ach so, ja. Also geben und nehmen. Du gibst uns was mit deiner Anwesenheit, haben wir Strahlkraft und du kannst Promotion für dein... Mein neues Projekt machen. Dein neues Projekt. Aber du bist der Spielemacher, gell? Ja, ich mache Spiele. Können wir tatsächlich mal drüber reden einfach. Ja, gerne. Spielemacher. Mhm, ist das so wie bei Panem, dass man bei dir nicht mehr lebend rauskommt oder nur einer lebend rauskommt oder kommen alle lebend raus? In der Regel kommen alle lebend raus. In der Regel kommen alle lebend raus. Das ist ja langweilig. Ja. Notfalls helfen wir auch ein bisschen nach, so, weißt du, das muss ja dann schon sein. Das Erfolgserlebnis ist das, was bei uns zählt, nicht, dass die Leute abmetzeln, das ist nicht so das Ziel. Ja, aber das ist noch mehr Erfolgserlebnis, wenn du als Einziger rauskommst. Vor allen Dingen so als Firmen-Event, wenn du 5 Bewerber hast, schickst du alle mal in so einen Raum rein. Dazu müsste ich, glaube ich, eine Falltür irgendwie einrichten, damit ich die Leichen immer so reinschieben kann. Ja, so wie beim Friseur. Früher hatte der Friseur da auch mal so eine Klappe im Friseursalon. Ja. Da wurden die Haare reingekehrt. Ja. Das ist auch ein bisschen ausgestorben, ja. Könnte ich mal drüber nachdenken eigentlich. Doch, bei alten Friseursalons wahrscheinlich schon, ja. Ja, ich gehe. Sieht man aber nicht mehr eigentlich, oder? Ich gehe immer nur so zu so 3,50 Friseuren. Ja, das hatten wir schon mal als Thema. Ja. Und man sieht es ja auch. Ja. Jetzt habe ich ja mal einen da, der sofort Koalition aufbauen. Ja, vielleicht sollte man für unsere Hörer noch ein bisschen eingrenzen. Also du machst Escape the Room Games. Ja, genau. Also da kommt der Trend, war das erst im Internet und dann hat man tatsächlich angefangen, die Räume zu bauen? Ja, so hat das angefangen. Also fast schon 10 Jahre gibt es das irgendwie online, irgendwie, wo die Leute dann so point-and-click-mäßig und dann Wimmelbilder kennt man vielleicht auch den Begriff. Ja, oder wie Monkey Island. Ja, genau. Ganz früher. Nur ein bisschen banaler, glaube ich, halt in so einem Raum einfach nur. Und dann musst du da irgendwie versuchen, mit verschiedenen Hints irgendwie rauszukommen. Gut kombinieren von irgendwelchen Sachen und dann kannst du die schön einsetzen. Digital funktioniert das natürlich super, technisch irgendwie umzusetzen in der Realität ist ein bisschen schwieriger. Aber die Asiaten kriegen alles hin, deswegen, die haben das damals angefangen, das ins reale Leben zu transferieren. Also habt ihr eigentlich mal ganz andersrum von den Chinesen geklaut? Ja, richtig. Ihr habt von den Chinesen geklaut. Industriespionage mal andersrum. Ja, das ist doch mal... Wo ist die Welt nur hingekommen? Jetzt wird sogar schon... Gibt es in Kanada auch Escape the Room? Ja, Kanada. Kanada. Haben wir heute entdeckt. Kanada. Das Land heißt nämlich tatsächlich Kanada, als Peter aufgefallen. Ich habe das immer, aber da heißt Kanada, deswegen. Kanada. Kanada in Kanada, weißt du? Ja. Also wie Kanada. Kanada. Kanada. Nee, es heißt Kanada. Kanada, ja. Okay. So wie Avocado oder es heißt auch eigentlich Lassange. Lassange. Lasagne. Ja, manche Leute sagen, das heißt aber eigentlich Lassange. Lassange, ist das französische Leaks. Ja, das ist was Französisches. Ja. Französische Nudelgericht. Beim Franzosen kriege ich nie Lasagne. Ich gehe da immer nur zum Italiener dafür. Ja. Für Lassange. Ja, du musst Lassange. Halt Lassange bestellen. Wenn du Lasagne bestellst von Franzosen, dann denkst du, spring in ein Baguette. Ja. Deswegen hast du immer nur belegte Baguettes beim Franzosen bekommen, aber du hättest einfach eine Lassange. Lassange. Ja. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal beim Franzosen essen war. Man geht ja nicht zum Franzosen essen. Außer in Frankreich. Ja. Aber da hast du auch keine andere Wahl. Was, der Franzose gibt es so noch? Aber ich bin auch selten in Frankreich. Ja, ich fahre da immer nur durch, eigentlich. Ja, das ist wie Brandenburg. Genau, ja. Da bleibt man gar nicht. Frankreich ist das Brandenburg, Amerika. Europa. Deutschlands. Frankreich ist das Brandenburg Deutschlands. Genau. So haben wir es. Was ist so das? Sehr gut. Was war Rheinland-Pfalz ist das Kanada Nordrhein-Westfalens. Genau. Ja, ja, genau. Ausgelagert, wo keiner hin will. Ja, aber gute Menschen herkommen. Ja, ja. Genau, cool. Aber jetzt haben wir wenigstens eingegrenzt, warum wir dich den Spielemacher nennen. Genau. Also wer mal in Stuttgart spielen will, ruft den UFO an. Wie heißt denn deine Firma, wie kommt man denn auf die Website? Man geht auf nmaze.de. Wie schreibt man das denn? nmaze.de. Weißt du, das kann man sich gut merken eigentlich. Nicht Komma, sondern Punkt. Nein, Punkt, ja. Muss ich noch ein http://// davon machen? HTTPS am besten, wenn du buchst mit Kreditkarte, oder? Ja, ja, genau. Also, wenn man Spaß dran hat, kann man das auch so machen. Muss ich aber nicht. Nee, geht auch so. Du musst nicht mal www eingeben, sondern das kannst sogar einfach nur nmaze.de eingeben. Internet ist das einfach eigentlich auch noch auf die Liste. Ja. www macht keiner mehr. Ja, www macht auch keiner mehr. Hat auch keiner mehr. Kein Mensch mehr ein, ja. Ja, sehr gut. Und wir machen jetzt einen kleinen Test. Wer bei dir zocken will, kriegt nämlich, das entscheide ich jetzt einfach so, 5% auf jedes Spiel mit dem Code Schaumbart69. Ja, dann gucken, ob sich irgendjemand bei dir meldet. Die 5% übernehmen wir. Okay, die, wo nicht ertrunken sind wegen der 69-Variante, genau. Dann, ne? Ja, okay. Also Schaumbart69 ist der Code. Bis Ende 2017 könnt ihr bei Nmaze. Machen wir, egal, bis November 2018. Oh Gott, das ist ja, richtig morgen ein, den Gutscheincode. Ich zahle. Nmaze, Schaumbart69 bei Nmaze. Ja. Ja. Das sind dann 5 Euro im Schnitt pro Spiel, oder? Ja, kommt drauf an, wie viele Personen man ist. Aber manchmal ist sogar mehr. Wenn man mehr Personen ist, sind sogar mehr als 5 Euro. Im Schnitt, wir haben jetzt die Büchse der Pandora geöffnet. Aber da UFO ja bis jetzt unser einziger Hörer ist, ist schon okay. Ich buche mir das selber morgen ein. Genau. Mach ich jetzt direkt hier am Ende, weil also, geht auch mobil. Also, bis Ende 2017 zahlst du mit und alles drüber zahle dann ich. Okay. Aber wenn du finanzielle Probleme bekommst, dann melde ich nochmal. Ich bin sehr reich. Wir sehen uns, ja, das stimmt, ja. Sehr reich. Ja, mit eurer medialen Aufmerksamkeit ist das ja auch. Klar, wir kriegen ja auch mittlerweile sehr viel Zeug kostenlos geschickt. Ja, Sponsorengelder und sowas. Weißt du, was Nmaze kostet, dein Auftritt? Ja. Also dich. Also. Ja. 5%. Ich weiß nicht, mit deiner Marketingabteilung. Ich frage mal morgen meine Buchhaltung, was das kostet. Ja, eine fette Rechnung geschickt. Mhm. Dass ihr hier Promo machen dürft vor Millionen von Menschen. Ja. Ja, wir haben noch einen schönen Unterhaltungspunkt, oder? Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 200. 199. Sehr gut. Peter hat nämlich von einer sehr seriösen Sekte einen Fragenkatalog bekommen, wo du dein Leben einschätzen kannst. Und vielleicht findest du die Sekte auch raus. Okay, also darf ich nicht drauf gucken jetzt? Wenn es dir unangenehm ist, kannst du ruhig sagen, dann brechen wir es ab und lassen uns was sagen. Ja, es kommt drauf an, was das für Fragen sind. Neigen Sie dazu, wir sind ja per Du, neigst du dazu, deine Gefühle zu verbergen? Also du kannst ja, nein, ja, weiß nicht, nein. Also 3 Kategorien. Nein. Nicht schlecht. Ist ja gut jetzt, oder? Ja. Habe ich jetzt da maximale Punktzahl damit? Darf ich dir auch mal eine Frage stellen? Wenn ich solche Fragebögen mache, dann überlege ich immer, was gibt die maximale Punktzahl, weil ich will ja gewinnen bei dem Spiel. Ja, ich weiß es auch nicht. Nein, das ist wahrscheinlich ganz okay, gell? Nee, das ist wahrscheinlich doch das. Ich denke mal, die haben da ihren Auswertungsschlüssel. 200 Fragen ist ja echt auch echt eine Menge. Das ist ziemlich viel. Sag mir doch mal eine Zahl, Peter. Ich? 4. Nein, 8. 8. Nein, doch, 8. Werden deine Handlungen von anderen als unberechenbar angesehen? Ja, da kann. Easy. Fragst du mich gerade? Ja, ja. Achso, ich dachte, wir fragen uns jetzt. Nee, Gast. Wir fragen uns jetzt durch. Der UFO darf mich jetzt auch noch. Ich habe gar nicht zugehört, weil ich dachte, die Frage ist ja ich will das als Ja beantworten. Ja, ich würde mich auch als Ja beantworten. Aber gucken wir mal selbst, wie er sich einschätzt. Werden deine Handlungen von anderen als unberechenbar angesehen? Nein. Nein. Das sagt der Typ, der hier Rape-Jokes in Podcasts macht. Ja, damit kann man doch rechnen. Ja, damit kann man echt rechnen. Ja, unberechenbar ist es tatsächlich nicht. Das darfst du mir noch eine Frage stellen. Ja, dann sag mal eine Zahl zwischen 1 und 2. Ich hatte eben schon die 69. Nimm 8, nimm 8. Ich nehme die 8. 88. Oh, die wilden 88. Ja, warum 88? Weil die 8 ja weg war und 88 auch politisch so ein bisschen verbrannt ist. Oh, das ist auch politisch. Ja, ist politisch. Sehr gut. Also die Sekte denkt sich sogar noch ja, Sachen aus. Die denken damit. Wenn wir in ein anderes Land eindringen würden, hätten Sie Mitgefühl für die Kriegsdienstverweigerer in diesem Land? Hä? Was ist das für eine Frage? Darf ich es mal sehen? Das steht da wirklich, nein. Wenn sie in ein Land eindringen würden, hätten sie Mitleid mit den Kriegsdienstverweigerern. Nein, hier steht, wenn wir in ein anderes Land eindringen. Ja, ich habe ihn ja nicht gefragt. Ja, aber wer ist wir? Also diese, von wem? Also, wir Deutschen, in dem Fall. Ja, aber wieso Mitleid mit den Kriegsdienstverweigerern? Die sind doch die Letzten, die... Also, ja, aber die haben ja nicht, die haben ja nicht gekämpft dann. Vielleicht ist das so nach dem Motto, weißt du, die sind nicht deine Feinde. Ach so. Die halten sich neutral, die machen die Schweiz. Natürlich hätte ich Mitleid mit denen. Nee, die sind doch die Lucky Guys. Ich möchte diese Frage nicht beantworten. Du hast selbst Kriegsdienst verweigert. Aber jetzt würde mich trotzdem interessieren, was so, da die maximale jetzt Punktzahl ist bei der Frage. Ja, warte mal, ich mache es andersrum, weil ich ja selbst Kriegsdienst verweigert habe, sage ich einfach, ich hätte kein Mitleid erwartet. Ach so. Ah, so, okay. Ich wäre wahrscheinlich ich sehr diplomatisch. Ja. Ich finde die Frage sehr seltsam. Ja, ja, aber deswegen ist die auch bei 88 wahrscheinlich. Ja, aber jetzt rate. Jetzt hat er schon gesagt. Hast du schon gesagt? Ja, hat er jetzt schon gesagt. Ja. Aber das war ja auch irgendwie naheliegend, oder? Ja. Das Lustige ist nämlich, Peter ist tatsächlich mit so einem Scientology-Mann, wollte mitgehen, aber der Mann wollte dann nicht mehr mit Peter mitgehen. Ja, ich war im Suspekt. Hast du ihm Süßigkeiten angeboten? Er hieß Wolfgang. Hast du? Das war nicht so ein Stand in der Königstraße, es war einfach so ein Mann an der Kreuzung und hat mich angequatscht. Hallo, ich bin Wolfgang. Und hat dir so einen schönen rosa Flyer in die Hand gedrückt. Das habe ich gar nicht gesehen, das sehe ich jetzt erst. Oder er ist rosa geworden in meiner Tasche. Weil alles, was in meiner Tasche ist, wird irgendwann rosa. Also alles, was in meiner Hose ist, tendenziell. Hast du, ach, das ist deine Hello Kitty-Tasche, gell? Nein, meine Jackentasche. Ja, deine Hello Kitty-Jackentasche. Da bin ich gerade an der PSD-Bank vorbeigelaufen, tatsächlich. Ah, ja. Am Parkhaus der PSD-Bank. Unser schöner Post, ja. Und dann kam dieser Mann. Oder kurz davor, keine Ahnung, ist auch scheißegal. Jeder sag mal eine Zahl. Die PSD-Bank beleidigt, weil sie also demonstriert vor dem Laden geschrieben hat. Und sie hat mich beleidigt, also sie hat Die geschrieben. Die. Aber es war wirklich, da stand einfach nur, also das war so eine Uhr. Ja, ich fand auch mit dem Punkt schön, dass es dann abgeschlossen ist. Ja, und es war auch nicht, da kam nicht irgendwie so ein Satz. Achso, ist ja durchgelaufen, sondern nee, da kam einfach nur, heute ist der 17. November, nächstes 23.04 Uhr, die, 2 Grad und dann kam nächste Anzeige über die. Also jetzt verstehe ich diesen Post, den ihr gemacht habt. Ja. Ich habe es nämlich nicht verstanden. Hast du die gelesen? Ja, ich dachte, das ist so eine Anzeige, die so durchläuft irgendwie. Ne? Die PSD-Bank, bla bla bla oder so. Nee, da stand einfach nur die. Vielleicht hätte ich ein Video machen sollen. Ja, also das habe ich nicht. Das ist auch sehr schön, weil ich hatte als 12-Jähriger habe ich mir auf Teneriffa Stirb langsam das Spiel gekauft für PlayStation, was natürlich dann im englischen Original war. Und ich hatte tatsächlich von 12 bis 14, glaube ich, immer gedacht, dieses Spiel heißt Die Hard. Die Harten, weißt du so? Ja, oder die Harten. Ja. Die Hard. Ah ja, ist wahrscheinlich Englisch, aber heißt Die Hard. Die Hard, ja. Also, die Bart, die. Du. Von die Bart, du Bart, ne? Die Bart, die. Die also, Bart, die. Tingle Tangle ja. Bob hat, Sideshow Bob hat Die ja? Bart, Die auf seinem. Stimmt, auf seinem. Bart, die. Und dann ja. sagt er, nein, das ist Deutsch. Das heißt Die Bart, die. Und stimmt, dann, das und dann die Geschworenen. Ja. Ach so, auch wer Deutsch spricht, kann kein schlechter Mensch sein. So, noch eine Sag Frage. Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 199. 97. 97. Das ist. Das ist eine ziemlich lange Frage. Drei Wörter und okay. Fragezeichen. Jetzt schlafen Sie gut? Fragezeichen. Meistens. Kann man nicht ankreuzen, ne? Ja, nein. Ja, aber nicht. Es ist ja nicht. Also, ich kann man ja schlecht generalisieren, finde ich. Mal ja, mal nein, mal vielleicht. Aber in dem Fall musst du das leider. Alles tatsächlich auch ein Fragebogen. Wer füllt 200 Fragen aus, bevor er in eine Sekte einsteigt? Ja, danach wirst du eine Sekte wahrscheinlich. Genau überlegen. Ist wahrscheinlich so fertig. Ja. Halt so. Ja, das wahrscheinlich zielen die ganzen Fragen darauf ab, dass du nachher irgendwann denkst, so scheiß auf Gesellschaft, ich muss jetzt zu Scientology oder so. Ja, oder ja vielleicht wird es. Vielleicht muss man das wirklich einmal durchmachen. Oder du hängst an diesem Stresstest, während dem du gefragt wirst. Ja, ja. Ich nehme nochmal eine Frage, die können wir alle gemeinsam beantworten, aber nimm mal einfach die 133. 3. Können Sie den Standpunkt eines anderen einnehmen, wenn Sie wollen? Wenn man ihn wegschubst. Ist vielleicht. Das jetzt geografisch gemeint, oder? Ja, also weiß nicht. Vielleicht müssen wir einmarschieren und den Kriegsdienstverweigerer ah ja, von den Kriegsdienstverweigerern schon. Oh, ein Anruf während der Sendung. Oh, ja, das gibt jetzt Störgeräusche. Ja, das ist nicht schlimm. Ich gehe einfach nicht ran. Das ist bestimmt ein Kunde, aber der Pech gehabt. Mhm. Also, Wenn er jetzt live zuhören würde, könnte er mit dem Code Schaumbad 69 würde er nochmal 5% bekommen. Wir müssen jetzt noch kurz darauf antworten. Wenn er nochmal anruft, gehe ich ran. Was denn? Können Sie einen Standpunkt eines anderen einnehmen, wenn Sie wollen? Ja, nein, weiß nicht. Ja. Standpunkt ist fragwürdig, meiner Meinung nach. Ja, also Standpunkt, doch, ja. Ich kann ja jetzt auch ostdeutscher Pegida-Demonstrant spielen. Hau ab! Siehst du? Habe ich eingenommen. Stimmt, ja. Mhm. Ja, zack. Okay, also ja. Ja. Ja, sind wir uns einig. Aber hier ist noch eine ziemlich gute Frage, habe ich gerade beim Überfliegen entdeckt. Sind Sie für Rassentrennung und Klassenunterschiede? Das hätte auf die 88 gepasst. Ja. Geil ist dieses. Ich frage mich, wie werden das aus? Hilft das dir für deine Einstellung? Vor allen Dingen ist die Frage, will Scientology Leute haben, die das tun, oder will Scientology die Leute draußen haben? Wahrscheinlich ist das eher so ein Ausschlusskriterium vielleicht. Vielleicht ist Rassismus dann doch nicht so gern gesehen bei denen. Wie ist denn das? Aber nehmen die nicht jeden eigentlich bei Scientology tendenziell? Ja, eigentlich hängt es doch nur am Einkommen, weil du zahlst denen ja auch ordentlich Kohle. Ja. Und die denken ja tatsächlich, dass Kinder formbare Roboterwesen sind. Die haben ja schon so verrückte... Eigentlich ist das ja wie so ein H.P. Lovecraft oder so ein im Endeffekt so ein Science-Fiction-Roman. Ich glaube, ich muss da wirklich rangehen. Dann geh doch mal ran, dann machen wir kurze Pause. Das ist das Schaumbad Bühlauch. Das ist das Schaumbad Bühlauch. Das ist das Schaumbad Bühlauch. Rühre das Schaumbad an. Rühre das Schaumbad an. Rühre weiter das Schaumbad an. Digga. Wir wurden gerade rausgerissen von einer technischen Störung. Ja. Die Mannschaft von RB Leipzig wollte heute nach Dortmund Brötchen kaufen fahren. Ja, aber falsch verbunden. In Stuttgart. Wir waren doch gestern in Stuttgart. Aber die falsch verbunden, glaube ich. Vielleicht verbringen die das Wochenende noch hier, die BVB-Spieler. Die BVB-Spieler gehen noch mit Kevin Großkreuz, der noch immer in Stuttgart wohnt. Wo wohnt er eigentlich mittlerweile? In Darmstadt. In Darmstadt? Der spielt bei Darmstadt. Ja. Echt? Vielleicht wohnt er in Frankfurt. Die haben den gekauft, weil der so ein guter Prügelknabe ist. Ja, das passt auch irgendwie zu Darmstadt. Ja. Ich meine, obwohl ich finde Kevin Großkreuz eigentlich ganz so scheiße. Ja, aber der bringt auch so Spruch, hey, schönen Grüße aus Darmstadt, weißt du? Das passt dann, dass er in Darmstadt das spielt. Ja, das ist gut. Ja. Ja. Großkreuz ist witzig auf jeden Fall. Der ist auf jeden Fall witzig. Wo waren wir denn? Wir wurden gerade sehr rausgerissen. Bei Scientology. Ja, wir haben über dieses Thema diskutiert, glaube ich, ob das Sinn macht, diese Fragebogen. Ja, eigentlich wollen sie ja nur dann Geld. Ja, okay. Aber das hätten sie auch einfacher formulieren können. Man hätte ja einfach nur eine Frage machen können. Möchten sie uns ihr Geld geben? Ja, nein, vielleicht. Nee, ich glaube, die werten tatsächlich so aus, dass du dich sehr unglücklich fühlst, wenn du dann fertig bist. Ach so. Und wahrscheinlich sagen sie, problematisch. Ah, genau, ich habe gesagt, also das ist ja schon, die Scientology-Geschichte ist ja schon so wie so ein Science-Fiction-Roman. Ne? Die Menschen sind ja nur so Hüllen irgendwie und dann müssen die erst geformt werden und Kinder sind eigentlich auch nur Körper, die erst von einem Geist belebt werden müssen und so weiter. Die sind ja schon richtig verrückt. Und die denken, die werden irgendwann vom Raumschiff abgeholt. So wie eigentlich jede Sekte, die wird auf sich hält. Ja, gut. Jeder hat so seine Last. Ich bin noch nie so Scientology irgendwas von. Weltreligionen waren ja auch mal Sekten. Ja. Und Moses und seine Homies waren auch ein paar Verrückte, die Römer nicht mochten. Ich kenne mich sehr gut aus in antiker Geschichte. Mhm. Ja. Und Jesus war ja auch im Prinzip nur so wie David Copperfield heute. Ja, oder ein paar Zaubertricks Tom gemacht. Cruise. Tom Cruise, genau. Jesus ist das Tom Cruise Kanadas. Kanadas. Das Tom Cruise. Das Kanadas. Kanadas. Fort Kanadas. Fort Kanadas. Voke Dough Brötchen geschmiert, sich eine Lassange reingezogen. Eine Lassange. Und dann ist er rüber nach Kanada. Leckere Lassange. Erstmal bei WikiLeaks ein paar leckere Lassanges bestellt. Wenn ihr das noch öfter sagt, dann glaube ich das in Zukunft und dann sage ich das auch immer so. Lassange. Lassange, ja. Ich habe mich mal in der Pizzeria, da hatte ich aber auch schon vorher, das war im Urlaub, ein, zwei Kaltgetränke zu mir genommen. Da habe ich nämlich dann eine Prosciutto und eine Prosciutto bestellt. Das fand ich wahnsinnig lustig. Also Der hat herzlich genannt. Herzlich, ja. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prosciutto und Prosciutto. Zwei von De Panderossi, bitte. Ohne Fungi. Fungi. Und ein Espresso hinterher. Ja. Dazu ein Krabber. Krabber. Ja. Ja, hättest du dir jetzt so klamourös vorgestellt hier? Ja, absolut. Also ich habe mir das ja alles angehört und war immer total happy und begeistert. Jetzt und, kannst du dich selber hören. Ja, das freue ich mich. Da freue ich mich schon drauf. Nein, also. Also ich würde mir auch tatsächlich, wenn du dir das jetzt anhörst, erstmal eine schöne Lassange in den Backofen schieben. Dann gehst du in den Baumarkt und sagst, ich hätte gern 3 Meter Lassange. Dann bricht ihr mir einen von der Latte, oder wie? Ja, dann oder, weiß ich gar nicht, wie die dann reagieren würden. Obwohl, das wäre eigentlich auch ein neues Hobby irgendwie. In Baumärkte gehen und nach Fantasiewerkzeugen, nach der Lull mal einfach fragen. Nach der Lull? Ob sie eine Lull da haben. Oder ein Röbelfrömel. Ein Röbelfrömel, vierer Löbelfrömel für die Lull reinzutröbeln. Mit dem Schnürkranz, Freundin. Ich muss doch die Lull reintröbbeln. Aber das Stück ist mal wieder verkniesattig, ne? Aber das musst du dann aufnehmen und filmen. Ich glaube, das ist eine richtig schöne Street-Comedy dann. Stimmt, ja. Aber hat bestimmt auch schon mal irgendjemand gemacht. Ja, das ist doch von, also Röbelfrömel, Schnürkranz, ist Ulm und Schirner. Ah, okay. Ja, der Ulm hatte geklaut. Früher gute Street-Sachen auch tatsächlich. Ja, voll. Oh, hat er wirklich gehabt, ja. Dieses ja, war schon neuer witzig, Freund ja. Und so. Ja, das war gut. Ja, auch früher schon. Stand er mit dem Kumpel immer bei einer Telefonzelle und der Kumpel hatte ein Kükenkostüm an. Sah bei ein Unter Ulmen. Unter Ulmen. Ja, sah aus wie Tweety. Und immer, wenn alte Männer vorbeigingen, so, oh, guck mal, der ist aber auch ein Süßer. Und dann steht halt einer im Vogelkostüm und der Ulm da. Und sie reden immer darüber, wie süß die alten Männer sind. Das war schon sehr lustig, ja. Sowas haben wir geguckt, während wir Christina Aguilera geil fanden. Das war so ungefähr die gleiche Zeit, oder? Ja. Ja, tendenziell schon. War auf jeden Fall schon, da hatte Stefan Raab schon eine ProSieben-Show, als Unter Ulm lief. Echt? War der noch nicht mehr bei Viva? Nee, ich glaube, Ulm war der neue Raab, aber bei MTV dann. Ach so. Ja. Okay. Kennen Sie ja Lämmermann noch? Mhm. Oh, der war immer ja, mit seinem riesen Haaren. Aber der war doch nie lustig, oder? Ja, völlig aufgedreht. Ja, aber lustig fand ich den auch nicht. Aber ich fand die Haare einfach faszinierend. Ja. Sieht mal wieder, dass ihr älter seid als ich. Ich war 13, du warst 15, du 16, ne, ungefähr. Ja. Ich fand den geil mit 13 und ihr halt nicht mehr mit 16. Nee, Lämmermann war tatsächlich... Ja. Also ich frage mich heute noch, wie er das geschafft hat, mit seinen halben Meter Haare, so, dass die so stehen geblieben sind. Ja, aber der sah wahrscheinlich auch so in der Freizeit aus wie so ein Mettler einfach, halt lange Haare. Ja gut, aber dass das dann so, also das muss doch irgendwie innen drin fixiert worden sein, sonst fällt das doch zusammen. Oder viel Haarspray. Vielleicht ja, aber es muss verdammt viel Haarspray sein. Also das Ultimate. Das ist dann nicht mal eine Woche lang ein Haarspray, ne, sondern da hat man einen Tag ein Haarspray. Ja, eine Flasche am Tag. Die Frage ist halt, ist er an dem Tag auch von London nach Rom, nach Paris und dann nach Berlin gereist, von morgens um 7 bis... Da war doch auch mal diese Drei-Wettertaft, ja, die Frisur hält. Berlin, 7 Grad, Regen, die Frisur hält. Ja. Das waren noch Werbungen. Rom, Sonnenschein, die Frisur hält. Bei dem hat die Buenos Aires, sau heiß, Frisur hält. Bei dem hat die Frisur auch immer gehalten, die war immer gleich. Stimmt, die Frisur hat er auch gehalten, aber wahrscheinlich war das... Stalingrad! Arschkalt! Frisur hält! Ist aber auch gefroren. Ja, da muss nichts mehr reintun, stimmt. Sehr schön. Oh, das wäre eigentlich auch ein schöner Clip, einfach diesen Drei-Wetter-Taft, Werbespot, nochmal mit Hitler spielen. Und ja, schön, Volksschanze, 7 Uhr, Eva nervt, Frisur hält. Ja. Hat bestimmt schon jemand gemacht. Sollte man mal checken auf YouTube, ob es das gibt. Ich wette, das hat, was weiß ich, wie heißen sie, Switch Reloaded oder so. Die haben das. Also wenn sie es nicht gemacht haben, muss da gedreht werden eigentlich. Ja, müssen wir machen. Ja. Führerbunker, Eva nervt. Goebbels gibt den Kindern Pillen. Frisur hält. Und Hitler damit, sondern Lämmermann. Aber noch so schräg angeschrägt. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Einfach so einen großen Bogen als Frisur. Heil Lämmermann. Ja, gar nicht schlecht. Ja, war ein schönes Jubiläum, glaube ich. Absolut. Ja. Sollen wir noch eine Rauschmeißer-Schnelle? Ja, auf jeden Fall. Mal schnell eine Nummer. Ufo, du als Gast hast die letzte Wahl der Nummer. Ganz, ganz spannend. Okay, das muss jetzt. Spielst du eigentlich gern Minigolf noch? Als vorletzte Frage. Ja. Ich war auch letztens mal schwarzlich Minigolf spielen. Das war sehr, sehr gut. War es sehr gut oder sehr scheiße? Nee, das fand ich wirklich gut. Also es gibt ja zwei hin dagegen. Ja, es gibt zwei verschiedene. Das eine war scheiße und das andere war echt super. Also da war die Deko richtig geil. Ich werde jetzt natürlich keinen Namen nennen. Nee, aber man kann ja Google-Bewertungen lesen. Ja, wenn man Google-Bewertungen lesen kann, sollte man sich von dem einen Anbieter hier in Stuttgart anschauen. sehr unterhaltsam. Ein guter Tipp, ich habe es ja auch schon gelesen. Wir sind öffentlich-rechtlich, wir dürfen keine Werbung machen. Nee, wir machen habe ich auch nicht. Ja, genau. Ja, also Google. Deshalb bitte nicht den Namen nennen. Ihr könnt auch einfach bei Lycos suchen oder Yahoo oder bei wie die Suchmaschinen heute alle heißen. Es gibt auch andere Schwarzlicht-Minigolf-Anbieter wie Priel oder Logitech oder Vitel. Oder so, jetzt sind wir auf der sicheren Seite. Der Rundfunkrat wird uns nicht ficken. Sag mal irgendwie eine Zahl. Allein schon wegen dem Board werden sie das wahrscheinlich tun. Ich glaube, Ufo hatte schon eine Zahl. Nee, achso, jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Hast du gesagt? Entschuldigung. Jetzt wir haben nicht ja, wenn wir jetzt gerade vom Minigolf waren, nenne ich es die 18. Oh. 18. Wie auch so eine Nazi-Zahl. Mögen Sie den Führer? Ja, nein, vielleicht. Je nachdem, find, wo er gerade ist, find, Buenos Aires, ja. Okay. Ich finde vielleicht aber schon gefrevelt, muss ich sagen. Das ist so ähnlich, die Frage. Beginnen einige ihrer Muskeln zu zucken, wenn etwas Unerwartetes geschieht? Also bei Christina Aguilera schon, auf jeden Fall. Was unerwartet ist. Unerwartet, ja. Ist Christina Aguilera unerwartet? Aber da beginnen einige ihre Muskeln zu zucken, wenn was Unerwartetes geschieht. Das ist doch keine Frage. Ja, also, wahrscheinlich, ob du Angst bekommst, dann zuckst du zusammen, weißt du so? Ja, aber... Ich schätze mal, so ist das gemeint. Dieses Muskelzucken. Sieht ja, mir aber, jetzt sehr gut auf aber das macht doch überhaupt gar... Die Frage macht... Also, ich muss mal... Nee, ich will eine andere Frage haben. Der Fragebogen ist ja... Die ist doof. Ja, also nein. Oder? Nein. Also alle nein. Ah, eine machen wir noch. Der ist so schlecht, der Fragebogen. Ja. Nimm einfach 111, komm. Ich finde find eine Schnapszahl. Für den 11.11., ja. Ja, genau, genau, das war ja bei letztens... 1.11. 10 Jahre Schaumbad, 111 Fragen. Genau. Müssen Sie normalerweise Ihre Meinung rechtfertigen oder begründen, nachdem Sie sie mitgeteilt haben? Was sind das für auf die Meinung? Also nein, weil ich meine, ich bin ja der Chef und dementsprechend ist mein Wort Gesetz. So. Punkt. Und ich bin immer didaktisch so scharf, wie so ein Messer, wie so ein japanisches, hieb kanadisches Messer. Da muss keiner mehr nachfragen, das ist einfach so präzise. Und Peter gewinnt einfach mit seinen roten Wänkchen. Ich bin ein sehr unsicherer Mensch und würde ja sagen. Bitte? Nein. So. Siehst du, so, jetzt rechtfertigen. Ich glaube nicht die Antworten rechtfertigen, sondern die Aussagen. Frage 200. Glauben Sie, dass Sie viele gute Freunde haben? Nein. Nein. Nein. Wir haben nur einen Podcast. Wir sind nämlich alle bei Scientology. Genau. Aber dafür können wir Leute einladen. Jo, das war die 200. Folge, gell? 200. Folge. 10 Jahre. Es war sehr schön. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, es war mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Es war auch sehr auflockernd, mal einfach eine dritte Person hier zu haben. Wir laden dich in Folge 201 wieder ein. 201. Was haben wir jetzt? 201. Oh, 11 Minuten. 11 Minuten, 11 Sekunden. Oh. Ja, 11 Sekunden. Ja, danke, dass du da warst. Hat uns sehr gefreut. Nice. Was machst du jetzt noch? Ich trinke jetzt Bier. Ach, sehr dann gut. Machen wir doch mit. Ja. Jetzt um 13 Uhr. Um 13 Uhr. Ja. Kein Bier vor 4, aber 3 vor 2. Okay, bin dabei. Alles klar. Cool. Dann sehen wir uns nächsten November wieder. Ja, tschüssi. Im Dezember. Im Dezember. Wenn die Leute uns schon arm gespielt haben bei Enmace mit ihrem 5%-Code. Ja. Schaumbad 69. Wir sind wahrscheinlich pleite. Jetzt buchen. Enmace.de. Wir haben immer noch Weihnachtsgeschäft. Und wenn ihr günstig irgendwie ein Aufnahmegerät erstehen wollt, weil wir Kohle brauchen, meldet euch mal. Guckt mal einfach bei eBay nach. Das Schaumbad. Sonderverkauf. Ja, wir müssen irgendwie diese 5%. Wir haben auch noch einen geilen Spüllappen. Bis dann. Bis dann. Danke fürs Zuhören. Tschüss.